Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch im Namen von Chris und von Wolf zum zweiten und auch finalen Teil des Storytelling-Podcasts willkommen. Wir haben uns im letzten Teil ja damit auseinandergesetzt, was Storytelling überhaupt, ja, was es bedeutet, wie man es definieren kann, speziell im Sinne mit Videospielen und wie wird das innerhalb von Videospielen umgesetzt. Um mal die Probe aufs Exempel zu machen, haben wir uns exemplarisch eine Top 25-Liste der besten Videogame-Stories aller Zeiten aus dem Netz ausgesucht, von der Website complex.com, ist hier im Artikel auch nochmal verlinkt, und haben uns dementsprechend im zweiten Teil hingesetzt und diese Liste Punkt für Punkt einmal abgearbeitet, ob es überhaupt Sinn ergibt oder ob es überhaupt keinen Sinn ergibt, dass die jeweiligen Spiele dort drin sind. Also ohne weitere Rumschweife, hier ist Teil 2 des Storytelling-Casts. Jetzt sollten wir aber fairerweise, wenn wir schon über die Liste sprechen, sollten wir auch sagen, woher die kommt, oder? Ja, das ist sonst ein bisschen unfair. Genau, das ist die ist hier nochmal verlinkt. Das ist die Webseite complex.com. Ist ein Artikel, der geschrieben wurde bei im März, 24. März 2011, also schon ein paar Monate her, von Troy Molinis, oder? Hallo Troy. Troy Moniz. Wir bleiben Troy. Oh Gott. Genau, der ist überschrieben mit the 25 Best Stories in Video Games. The 25 Best Stories in Video Games, wo sich der Name ist ein Schimpfwort auf Griechisch, aber ich sag's lieber. Also, Troy Moniz ist... Was heißt er? Komm, jetzt wollen wir es wissen. Ja, Piep. Troy? Troy, Essen. Ja, Muni. Piep. Aber ey, das ist doch Absicht, oder? Ja, echt? Sag mal, ist das vielleicht ein... Ist es auch richtig geschrieben? Ist das ein Insider-Gag? Ich weiß es nicht. Es kann ein Insider-Gag sein, der Liste nach zu urteilen. Oder lesen wir jetzt deine eigene Liste unter deinem Pseudonym vor, Gregor? Das wird mein neuer Online... Nee, Quatsch, ich bin ja schon Robinson Huso. Das ist mein Alan Smithy. Troy Muni. Ich kann nicht. Nee, dieser Kollege, dieser nette Kollege hat vor einigen Monaten diese Liste hier zusammengefasst, die sich nennt eben The Best Stories in Video Games, Webseite complex.com. Ich finde sowas auch immer schwer. Und sowas runterzudampfen, du musst natürlich dann auch wissen, welche Maßstäbe gesetzt wurden, welche nicht, weil ich kann das nicht genau nachvollziehen, nachdem ich das jetzt hier durchgehe. Ich würde sagen, wir gehen kurz jeden Titel nach und nach durch und schauen einmal, ich glaube, wir können auch nicht zu allem was sagen. Genau. Red Dead Redemption haben wir gerade sehr, sehr ausführlich gemacht. Das ist hier auf Platz 21. Von 25? Von 25. Lacher. Ist... Da mag noch was kommen, sag ich. Also es gibt 20 Spiele, die bessere Story als Red Dead Redemption haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich auch. Ist ja erstmal eine legitime Aussage, aber wenn man sich anguckt, was da noch kommt, naja. Platz 25 ist Xenogears, Rollenspiel für die PlayStation 1 aus dem Jahr 1998. Geschrieben, glaube ich, Tetsuya Takahashi, wenn ich mich nicht irre. Der hat zuletzt Xenoblade gemacht für die Nintendo Wii. Wer von euch kennt Xenogears? Ich habe Xenogears gespielt, war PlayStation, ne? War PlayStation 1, genau. Hast du es durchgespielt? Nee. Damals? Aber war auch nicht mein Genre tatsächlich. Ich habe es mir gekauft. Und hab's dann ausgeliehen aus der Videothek. Ah ja, und nicht zurückgebracht. Hattest du mal Berührungspunkte damit? Nee, ich hab's nicht gespielt. Ich habe ein bisschen was drüber gelesen. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das doch so eine philosophisch-religiös angehauchte Story über Gottsein und Menschlichkeit, Alpha, Omega, bla? Das Spiel fängt an mit ich bin das Alpha und das Omega. Sozusagen. Eine Geschichte, die mehrere tausend Jahre umspannt, eigentlich um Gott, Entstehung, Tod, Menschen, die geflüchtet sind in dem Weltraum. Ich gebe euch die ganz kleine Kurzfassung. Das Spiel kam im Kielwasser damals von Final Fantasy VII. Einer der Leute, die an Final Fantasy VII mitgearbeitet haben, hat sich abgespalten und wollte seine eigene Vision verwirklichen, hat sich inspirieren lassen von Neon Genesis Evangelion, Anime-Serie um große Roboter, die sehr, sehr auf Religiosität gegangen ist. Habe ich zuletzt übrigens die Filmumsetzung geguckt, bin ich auch wieder begeistert davon gewesen. Das ist ein Paradebeispiel für, was ich meine, das ist Spiel zu der damaligen Zeit, da war ich 20, als das Ding rausgekommen ist. Und da Evangelion gerade geguckt, Animes, ne, hast noch die Teenager-Gedankenwelt oder sowas drin, da hat mich die Geschichte echt weggehauen. Da wurden sehr, sehr viele Elemente mit Robotern, Anime, mit religiösen Zitaten, mit Filmzitaten, da wird komplett die Story von Soylent Green komplett mit verbaut. Es sind Menschen! Da sind tonnenweise Popkulturzitate, alles verbaut in einer spannenden und spannend inszenierten Geschichte drin verbaut worden, dass mich das mitgerissen hat. Heute würde ich sagen, das ist hanebüchener Schwachsinn. Teilweise. Es ist auch sehr, sehr merkwürdig, wenn du ein Spiel hast, wo es eine Szene gibt, wo ein gigantischer Teddybär gekreuzigt wird, parallel neben riesigen Robotern. Das ist eine der Schlüsselszenen im Spiel. Video von Lady Gaga. Heutzutage wäre es Lady Gaga. Aber das Spiel ist mittlerweile sehr absurd. Gameplay-mäßig ist es teilweise sehr, sehr gräuslich. Ja, du hast Jump'n'Run-Passagen, die nicht vernünftig funktionieren. Du kannst eine halbe Stunde in den Turm hochfallen und dann springst du aus Versehen runter, musst noch eine halbe Stunde hochlaufen. Und alles sind so Gameplay-Sachen, die nicht vernünftig funktioniert haben. Mich hat diese Geschichte damals gut mitgerissen. Ich würde aber heutzutage sagen, ich würde das legitim nicht mehr wirklich auf irgendeine Top-Liste draufsetzen. Es ist zu absurd und zu verwirrend und halbfertig hingeschrieben. Leider. Also ist da Fanboyism. Ja, es ist eines meiner Lieblingsspiele. Ich würde es nicht mehr legitim aber als großartige Story bezeichnen, ehrlich gesagt. Dafür ist es zu viel geklaute Versatzstücke, die nicht vernünftig aufgelöst wurden. Und der typische japanische Redeschwall, der dazu kommt, die können sich ja nicht kurz fassen. Das ist Metal Gear Solid ja noch mehr gewesen. Hier, es gibt ellenlange Cutscenes, du kannst den Text nicht wegdrücken, ne, und du musst schon einen Nerv dafür haben. Die komplette zweite Disc besteht nur aus Cutscenes. Weil denen das Geld ausgegangen ist. Da hat Kojima also gelernt. Denen ist das Geld ausgegangen, um dort die Dungeons zu bauen. Deshalb setzt sich der Hauptcharakter in den Stuhl, wirklich in so einen Schaukelstuhl, und liest die Geschichte vor für den Großteil der zweiten Disc. Ja, von ungefähr 70, 80 Spielstunden. Das finde ich fast schon geil. Super. Stell dir vor, dass dazu ein Knall hat durchgenommen. Das wäre das. Super sehr scheiße Idee. Würde ich absolut machen. Dann werden wir aber irgendwann so Häufchen elend dann sein, dann nach 80, 90 Episoden dann davon. Okay. Also Xenogears, geiles Spiel, aber man sollte es nicht auf eine Story-Bestness. Ich würde es nicht auf die Story-Bestness machen. Ich hatte einen meiner schönsten Spielerlebnisse damit und ich habe es echt 3-4 Mal durchgespielt. Ich würde es heute legitim nicht mehr drauf tun. Was eher angesehen wird auf Platz 24, haben wir einen Teil einer Serie. Ich glaube, das war das zweite Spiel direkt nach dem ersten Legacy of Kain, was gekommen ist. Soul Reaver, Legacy of Kain Soul Reaver auf der PlayStation 1, PC, ich glaube Dreamcast hat es auch noch gegeben. Ich glaube, da habe ich es auch mal angefangen ein bisschen. Hat auch durchaus Spaß gemacht, aber weil ich den Teil davor nicht gespielt habe, bin ich jetzt emotional nicht so wahnsinnig gepackt gewesen. Es war echt ein schönes Spiel. Es gab so Wechsel zwischen den Welten. Es war so eine, war auch so eine Art Action-RPG. Es hat Zelda-Einflüsse gehabt. Genau, du musstest deine Fähigkeiten ausbauen, du musstest Dinge finden, konntest dann dadurch irgendwie Gegenden erkunden, an die du vorher nicht rangekommen bist. Hatte einen schönen düsteren Stil und der Hauptheld, wie heißt er? Raziel. Raziel, genau. War auch so ein cooler, düsterer Vampir-Badass, wo man jetzt nicht ganz genau wusste, ob der jetzt gut oder böse ist. Mit ausdrucksloser Miene, immer so ein Schal vorm Mund und so. Ja, er hatte keine Miene mehr, er hatte keinen Unterkiefer. Er hatte keinen Unterkiefer, deswegen hat er so einen braunen Schal. Ja, da wird's halt schwierig, ne? Hattest du Berührungspunkte mit Legacy of Kain, Chris? Ähnlich wie das andere auch, das davor, der Xenogears ist. Ich hab's. Das war die PlayStation-Ära, da hat man sich alles ausgeliehen. Und mal angespielt, ja, wenn man 13 war. Ich war 14 war ich zu dem Zeitpunkt. Da leiht man sich Sachen in Videotheken für eine Mark. Ja. Für eine Mark. Und spielst dann durch übers Wochenende und bringt dann am Montag wieder zurück. So wie alle es gemacht haben. Genau, und da war es einfach so, dass zur PlayStation kamen halt so viele Spiele, dass für Soul Reaver, ich habe es wahrscheinlich 3 Stunden gespielt. Wenn es mich dann nicht kickt, dann habe ich es zurückgebracht, um die zweite Mark zu sparen für den nächsten Tag. Ich hatte mit der kompletten Legacy of Kain-Serie, mit Ausnahme des ersten Teils und ein bisschen Story, war nicht so viel Berührungspunkte, weiß aber, dass die relativ hoch im Kurs steht. Die Storyschreiberin dahinter ist Amy Hennig, die mittlerweile Uncharted schreibt. Also jetzt nicht, dass das ein popkulturelles Feuerwerk oder sowas ist, wie die Uncharted-Spiele, aber da sieht man, dass eine Storyschreiberin dahinter steht, die Ahnung von Charakterisierung und Leuten und dem Medium hat, und das ist eine echt groß verwobene, über 6-7 Spiele verteilte Fantasy-Epos gewesen. Im ersten Teil als Kain, Vampir wider Willen, der sich am Ende aber dafür entscheidet, die Welt lieber in den Ruin zu stürzen, als sich selbst zu opfern, um der Welt eine Chance zu geben, und von da aus entwickeln sich dann die weiteren Spiele. Raziel aus dem Legacy of Soul Reaver ist hier sein Sohn, den er selbst natürlich dann entstellt und irgendwie zum Tod in die Hölle runterwirft und alles drum und dran. Also wer auf gut ausgearbeitete Vampirgeschichten steht, glaube ich, findet mit Legacy of Kain auf jeden Fall irgendwas, wo er sich vertiefen kann. Es gibt sehr, sehr viele Abhandlungen im Internet, ellenlange Texte, YouTube-Videos, wo die Story gezeigt, erklärt wird. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein legitimer Platz 24 ist für die Leute, die sich da richtig dran verteilt haben. Weil da kam Musik aus meinem Laptop. Dazu loungige Jazzmusik. Ja. Platz 23. Lies vor, Wolf. Welches Spiel ist auf Platz 23? Heavy Rain. Ich kann es unterschreiben. Ey, Heavy Rain. Ich glaube, ich hätte sogar noch ein bisschen höher gesetzt, weil bei Heavy Rain ich gemerkt habe, dass ich komplett ohne jeglichen Rückhalt emotional absolut gepackt war. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich mit schweißnassen Händen und klopfendem Herzen und Gänsehaut überall vor dem Monitor saß und ich körperlich so angespannt war und wirklich so dabei war, dass ich wirklich fast gelitten habe. Also bei Heavy Rain, irgendwie, wer es nicht kennt, vielleicht mal kurz zwei Sätze dazu, ist der inoffizielle Nachfolger von Fahrenheit, von Indigo Prophecy. Und was Heavy Rain so besonders macht, ist, dass es eigentlich kein klassisches Videospiel mehr ist, sondern im Prinzip ist es sowas wie ein interaktiver Krimi, so ein Thriller. Da laufen viele, viele Zwischensequenzen ab, die man nicht wirklich frei spielen kann, sondern man kann immer wieder durch Tasten, die man zu drücken hat, die am eingeblendet werden, beeinflussen, wie es weitergeht. Also man muss sich vorstellen, zum Beispiel, man sitzt im Auto und die Aufgabe ist es, für eine gewisse Zeit, ich glaube ein paar Minuten, mit Hochgeschwindigkeit im Gegenverkehr eine Autobahn lang zu rasen. Und man kann nur ausweichen, indem man in der richtigen Sekunde das entsprechende Symbol drückt. Also da wird einem kurz eingeblendet, links drücken oder rechts drücken. Und dann muss man das auch innerhalb von einer halben Sekunde machen, sonst hat man einen Fehler begangen und möglicherweise ist jeder Fehler auch der letzte. Denn das ist was Heavy Rain auch so besonders macht. Die Erzählperspektive wechselt zwischen vier verschiedenen Figuren. Es geht um einen Killer, der seine Opfer bei Regen quasi ertrinken lässt. Und das jüngste Entführungsopfer, das sich in der Hand dieses Killers befindet, ist der Sohn von dem Hauptcharakter, von dem vermeintlichen Hauptcharakter. Dann gibt es aber noch drei andere Figuren und man wechselt quasi zwischen jedem Kapitel, wechselt man die Erzählperspektive. Und der besondere Clou ist, dass jeder Charakter zu fast jeder Zeit sterben kann. Also es gibt keine Rücksetzpunkte, es gibt keine Continues in dem Sinne, sondern wenn man einen Fehler begeht, kann es sein, dass dieser Fehler der letzte war, dass es nämlich ein Fehler zu viel ist und dann wird diese Figur aus der Chronologie rausgenommen. Die ist dann tot in der Geschichte. Es hat Bestand in der Story. Es ist eben wieder, genau. Wieder der Natur des Gamers, der natürlich dann tendiert, oh, ich habe verloren, Game Over, lass mich das nochmal probieren. Das geht nicht. Genau, das Game passt die Narrative deiner Spielweise an und du passt nicht deine Spielweise der Narrative an, wie es normalerweise ist. Das ist wirklich, also wer es noch nicht gespielt hat, dem kann ich wirklich nur raten, man kann es auch gerne danach scheiße finden, meinetwegen, aber ich finde es extrem interessant zu beobachten, was es mit einem selbst als Spieler macht, wenn man eben nicht den Luxus hat, irgendwie nochmal neu starten zu können. Einfach nochmal neu anzufangen zum letzten Rücksetzpunkt. Ach nee, hier habe ich mich falsch entschieden. Ich wähle einfach nochmal den letzten Speicherstand. Eine sehr schöne Mischung aus eigentlich vorgegebener Story, die mit vielen verschiedenen Optionen vorgegeben ist und die Story, die du dir selbst als Spieler dort machst. Ich meine, ich finde es genauso faszinierend, egal was man von der eigentlichen Story dort mag, wie sie dort verbaut werden, wenn du es selbst durchgespielt und einen Weg dann dort hast. Wenn du zum Beispiel anderen Leuten dabei zuguckst, wie sie dieses Spiel dann parallel spielen und auf einmal auf komplett andere Entscheidungen hingehen und ja, komplett andere Entscheidungen fällen oder anders reagieren, anderswo angespannt sind. Es ist ein interaktives Choose Your Own Adventure wieder Spiel mit einer doch sehr, sehr hübschen Optik. Ne? Und es sieht super geil aus. Sehr, sehr, sehr gut aus. Sieht toll aus. Genau, und die Szenen, die dort sind auch sehr, sehr gut inszeniert. Alleine die Duschszene, die natürlich dann auch nicht nur voyeuristisch erstmal anschlägt, sondern einfach dann auch ultra angespannt ist, wenn es soweit ist. Das bin nicht ich. Irgendwas brummt hier, aber jetzt ist auch schon wieder vorbei. Nee, aber dadurch, dass es von vielen verschrien wird, einfach als normaler Quicktime-Event-Orgel oder sowas, denke ich, dass es doch ein sehr, sehr cleverer Weg ist, egal was man von der Story eben an sich hält, wie eine Geschichte erzählt wird in dem Videospiel. Und ich kann es durchaus dort legitim sehen in der Liste. Und vor allem, du hast ja gerade ganz kurz angerissen, dadurch, dass jede Figur sterben kann, aber eben nicht muss, das liegt rein an den Fähigkeiten des Spielers, wer überlebt und ob überhaupt irgendjemand überlebt. Ich meine, klar, wenn alle tot sind, ist die Geschichte vorbei. Aber im Prinzip kann das auch sein, dass von vier Figuren, um die es sich dreht, auch nur eine überlebt. Und das führt wiederum dazu, dass es, ich glaube, 24 verschiedene Kombinationen an Enden gibt. Also jede der Figuren hat natürlich dann auch ihr eigenes Ende. Das kann sehr positiv sein, es kann mittelmäßig sein, es kann aber auch schlecht sein. Und dadurch, dass du vier Figuren hast, kann man einfach hochrechnen, gibt es halt eine relativ hohe Anzahl von Kombinationen. Und da habe ich nämlich auch gemerkt, was du gerade gesagt hast. Ich hatte, glaube ich, so das zweitbeste Ende. Und dann habe ich wem anders beim Spielen zugeguckt und es war mit Abstand das schlimmste Ende in einem Videospiel, was ich je gesehen habe. Also selbst die Figuren, die das Hauptspiel überlebt haben sich dann teilweise danach umgebracht, weil alles so depressiv war. Also die eine Figur von mir ist wahnsinnig geworden, die saß dann auf dem Sofa und um sie rum hat sie Dinge gesehen, die nicht da waren und es war abzusehen, dass die jetzt gerade dem Wahnsinn verfällt und meine eigentliche Hauptfigur hat sich dann umgebracht, in der Gefängniszelle, hat sich erhängt. So, das war die letzte Szene, also das war so krass deprimiert, du warst emotional eh schon so aufgewühlt, also das ist wirklich storymäßig, was man nicht machen darf, ist nach dem Durchspielen zu genau drüber nachdenken. Also es gibt so ein paar Logiklöcher, wenn man die eigentliche Auflösung kennt, wer jetzt wirklich der Killer ist und dann beim zweiten Durchspielen auf ein paar Sachen achtet, das macht alles nicht wirklich unbedingt Sinn. Also es gibt ein paar Fragen, die werden aufgeworfen, die werden aber nicht beantwortet. Beim ersten Mal Durchspielen fällt dir das gar nicht so auf, weil du halt quasi von einer atemlosen Szene zur anderen hetzt, wenn es aufs Finale zugeht. Aber es hat schon so ein paar Logiklöcher und da passt nicht alles ganz genau zusammen. Also wenn man da drüber hinwegsehen kann, kann man wirklich unfassbar viel positiven Stress mit Heavy Rain haben. Also wirklich, ich kann mich, es gab Szenen, wie, du hast gerade schon gesagt, Gregor, die Duschszene, da ist, du spielst halt irgendwie auch mal eine Frau, eine Reporterin, wie heißt sie, Madison Page, und die ist halt nachts allein in ihrem Apartment und man guckt sich da im Apartment erst so ein bisschen um, geht mal so zum Telefon, geht mal zum Kühlschrank, guckt so rein, kann sich einen Kaffee machen. Und irgendwann merkt sie, dass ein Typ bei ihr in der Wohnung ist. Und so ein Typ mit schwarzer Skimaske und Messer in der Hand und fängt sie an, sie zu verfolgen. Und eben, und wenn ein Spiel das mich spüren lassen kann, ich werde hier gerade vergewaltigt gleich. Ja, genau. Meine Güte. Genau, also darauf wird es offenbar hinauslaufen. Du bist halt so im Nachthemd, du duscht auch, weil es hat irgendwie schon so ja, was, genau, genau. So was Erotisches. Also der Voyeurismus, der dann vorher da ist, du siehst eben, das ist eine attraktive Frau, schutzlos in ihren eigenen vier Wänden, weil sie dort nichts erwartet, dass sie dort irgendwie eine Gefahr ausgesetzt ist. Und dann wirst du einfach boom, richtig einfach zugehauen. Also mich hat das mehr mitgenommen als jetzt irgendwelche fliegenden Tische bei Fahrenheit damals und Alien Käfer, die um die Ohren geflogen sind. Fällt mir gerade ein Stichwort, wie gesagt, dass man auch Madison Page spielt, eine junge Frau. Es gibt später eine Szene, da ist man in einer Disco, in so einem angesagten hippen Nightclub und muss dem Nachtclubbesitzer, man muss irgendwie an den Rand kommen. Der sitzt halt so typisch, so ein dicker VIP, hat viel Kohle, sieht scheiße aus, aber er kriegt trotzdem alle Weiber, weil er halt scheiß reich ist, weil er einen Club hat. Wie Chris gerade guckt, so. So hat er geguckt. Und man hat halt als diese junge Frau, als Madison, hat man den Auftrag, irgendwie da ranzukommen. Also geht man mit der Spielfigur in die Damenumkleide und muss sich dann vor dem Spiegel so ein bisschen, schminken. Genau, ja? So ein bisschen sexy machen, ein bisschen aufhübschen. Also man zieht dann so den Lidstrich nach, man schminkt sich die Lippen, man verwuschelt sich so die Haare und reißt sich so den Rock ab. Das ist eine Szene, die hat jeder schon tausendmal im Film gesehen, auch in Videospielen. Weißt du, wenn Videospiel-Heldinnen so sexy werden wollen, dann sieht man ein paar coole Einstellungen und Szenen. Aber so, dass ich als erwachsener Mann dazu gezwungen, in Anführungszeichen, werde, das selbst zu tun, das fand ich extrem interessant, so was bei mir emotional davor geht. Weil erstmal, das ist natürlich jetzt nicht meine Erfahrungswelt. So. Also da, so abstrus es ist, aber da identifiziere ich mich spontan dann doch eher mit so einem Gears of War-Typen mit einer dicken Wumme. So sehe ich mich lieber als junge Frau, die sich vorm Spiegel versucht, sexy zu machen für so einen Typen. Aber dass ich es dann doch tun musste, ich habe gemerkt, dass es mir so eine gewisse doch Befriedigung verschafft hat, als ich es dann geschafft habe, so weißt du. Als ich dann als junge Frau oder als Madison wieder rauskam und irgendwie echt heiß aussah, dachte ich, Ey, cool. Das ist mal ich bin mal eine heiße Frau, ja. Ja, genau. Ich habe mich gerade geil gemacht als Frau. So ein Gefühl, so ungefähr ist es also. Der Gesichtsausdruck. Da grinst Chris schon wieder. Nee, aber ich meine, weißt du, das ist so, da wird man als Spieler, wird man mal in Situationen reingeworfen, die wir sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ihr eure Wochenenden so gestaltet, aber die wir wahrscheinlich... Dieses Wochenende nicht. Nicht so erleben werden. Und dann muss man nämlich in dieser sexy Aufmachung genauso sexy an so einer Pole-Dancing-Stange muss man da so tanzen. Und man will wirklich, also wie man jede andere Szene im Spiel schaffen will und Hindernisse überwinden will als Spieler, will man auch, auf einmal hat man da den Anspruch an sich selbst, sexy für so einen Typen zu tanzen. Also das fand ich emotional total interessant, was Heavy Rain mit einem macht, wenn man sich wirklich drauf einlässt. Und wirklich darüber hinaus, ich kann es mal sagen, es ist fucking spannend. Das wird so nervenaufreibend, das wird so schlimm. Also wer da ernsthaft behauptet, dass ihm nicht gelegentlich mal der Puls rast und das Herz klopft, den bezüchtige ich hier und jetzt der Lüge. Das kann nicht sein. Also wenn man da nicht emotional involviert ist, dann weiß ich nicht, was es noch schaffen soll. Vor allem sind es ja 15 Stunden oder sowas, die du da einfach abhängst. Waren es 10? 5? Ich glaube, es sind eher so 10. Ja, aber es ist schon Stunden. Recht umfangreich für ein Adventure eben. Ja, also eigentlich. Es sind halt 10 Stunden, wo du wirklich mit den Charakteren also wächst. Sagen wir mal zwischen 8 und 10, je nachdem, wie man sich anstellt. Es gibt auch ruhigere Passagen, da muss man, das ist übrigens auch sehr interessant, dass ich diese extrem mitreißenden und körperlich auch anstrengenden Szenen immer wieder mit ruhigeren Szenen abwechseln. Also man hat irgendwann auch den Sohn bei sich zu Hause und muss mit ihm zum Beispiel Hausaufgaben machen. Man muss ihm das Essen machen und zwar zur richtigen Zeit. Man muss nämlich wirklich, wenn man ihm zu spät das Essen macht oder ihn nicht rechtzeitig ins Bett schickt, dann kriegt er am nächsten Tag Ärger von der Lehrerin und sagt das so, ja, meine Lehrerin hat wieder geschimpft, weil ich heute so müde war. Ja. So, weißt du? Und dann sieht man das Verhältnis, was eigentlich schon zerrüttet ist. Genau, ne? Und das ist so interessant, dass nicht eine Textbox aufploppt, die dir sagt, gescheitert, Doppelpunkt, den Sohn rechtzeitig ins Bett bringen. So ganz plump, du hast diese Aufgabe nicht geschafft. Oh, sondern, Achievement unlocked. Ja, genau. Ja. Sondern du erfährst erst im nächsten Gespräch so, wenn der Sohn das dir sagt, so, ja, ich war heute wieder ganz müde in der Schule, hab Ärger mit Lehrern gekriegt, dann fällt dir, scheiße, stimmt. Stimmt, ich hätte den gestern, ich hab den zu lang Fernsehen gucken lassen. Und du denkst, mein Gott, das ist so krass, ich bin virtuell ein schlechter Vater. Das ist ja grauenvoll. Und so wie der Charakter ist, kannst du wahrscheinlich auch nichts dafür, weil du einfach nicht in dem Moment dran gedacht hast. Nee, überhaupt nicht. Genau, diese Szene hat Simon, glaube ich, auch nochmal besprochen. Da hat er auch was ganz Schönes gesagt. Es ist fast schon intensiver, dem Sohn beim Hausaufgaben machen zuzugucken, als wenn du dann die Action-Szene danach erlebst. Also intensiv ist beides, nur es wird auf komplett unterschiedliche Arten dann erzeugt, ja, ne, transportiert. Absolut. Also ey, Heavy Rain, wie gesagt, die eigentliche Story an sich, die ist einigermaßen bekloppt, hirnrissig, hat ein paar Plotholes, darf man nicht zu sehr drüber nachdenken, aber wie sich Story und Gameplay hier vermischen und wie die den Spieler emotional packen, finde ich absolut meisterhaft. Also für mich war Heavy Rain eines der intensivsten Spiele der letzten, ich möchte fast sagen, 10 Jahre. 10 Jahre, das Wichtigste der letzten und der nächsten 5 Jahre. Und darauf noch einen Schluck Wasser. Ja. Was habe ich denn da? Original. Ich habe Amarula-Wasser. Ja. Auf meiner Wasserflasche, ja, ich hab Adler. Was ich hab, ist das ich denn? Hab Fips. Nein, du hast den guten Fips. Och, verdammt, ja. Ey. Wollen wir tauschen? Ach nee, behalte ja? den ruhig. Ja, Fips. Soll ich Fips? Okay, gut. Einmal Wasser. Ja. Bei mir sind 54% Wasser drin, steht da. Das war fröhliche Weihnachten. Lecker. Oi. Man muss dazu sagen, ganz kurz, fürs nächste Jahr, wir sagen ja, wir kündigen ja gerne Dinge an. Die wir dann nie machen. Die wir dann nie machen, ja. Damals habe ich eine Strafe auferlegt bekommen. Ja, stimmt. Von der Community, weil ich dem weil guten du Wolf bist. Bei, weil ich bin, ja. Und das war schon Strafe, das ist ja schon Strafe genug eigentlich. Aber für uns. Weil ich Wolf keinen Hinweis geben konnte bei Fable 3. Nee, du hast den falschen Hinweis gegeben. Ja, ich konnte dir nicht die richtige Lösung verraten. Und habe bewusst versucht, mein Gesicht zu schützen, weil ich dir die falsche Information gegeben habe. Mhm. Und wir werden im nächsten Jahr mit Heavy Rain ein Experiment starten, was für Wolf als SM Freund, als Super Mario Freund, als Super Mario Freund wahrscheinlich schön wird. Mhm. Für mich? Wir wollen nicht zu viel verraten. Ja, es geht um Heavy Rain und um Strafe. Genau, das sind die beiden Hauptkomponenten, Heavy Rain und Strafe. Und eigentlich auch an einem Tag alles. Hoffentlich, das hoffe ich doch. Also nimm dir mal nichts vor. Vielleicht auch live. Egal. Okay, also Heavy Rain, auf jeden Fall zu Recht in der Liste, ja. Thank you. Nächstes Spiel wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich habe es durchgespielt, ich mag es sehr gerne, aber ich verstehe nicht ganz, was es in der Top-Liste der besten Stories in Videospielen sucht. Okami, Wolf. Ha, ja, Wolf. Ja, der Wolf. Amaterasu, ne? Die Sonnengöttin. Ja, genau. Ja, Okami habe ich auf dem GameCube mal angefangen. Hat mir auch vom... Was denn? PlayStation 2 oder Wii gab's das. Achso, ja, PlayStation, nee, auf dem GameCube nicht. PlayStation 2 oder Wii. Nee, dann habe ich es auf der PS2 angefangen. Dann auf der PS2, ja. Ich habe keine Wii gehabt, damals. Damals. Ganz anders als jetzt. Nee, dann habe ich es auf der PS2 gespielt. Ich dachte, stimmt, Killer 7 habe ich auf dem GameCube gespielt und nicht auf der PS2. Kann man verwechseln, kann ich weiter. Keine Ahnung. Ja, und auf jeden Fall... gleiche Leute. Mir gefiel es vom Stil auch echt sehr gut, dieser Aquarell-Look. Hat das wirklich sehr schön transportiert. Ich hatte auch für 2 Stunden meinen Spaß, aber dann hat es mich doch nicht so gepackt, dass ich da unbedingt dranbleiben musste. Also ich habe gemerkt, es lief dann darauf hinaus auch so ein bisschen Zelda-esque, dass man mal von A nach B geschickt wird, dann wieder nach C und zurück zu A, um zwischendurch neue Gegenstände aufzusammeln und dann quasi irgendwie durch einen Höhleneingang zu kommen, wo man vorher nicht durchkam. Was ich prinzipiell jetzt nicht schlimm fand, das ist ja irgendwie ein völlig legitimes Spielprinzip, aber mich hat es einfach nicht so gepackt. Also vielleicht hat es auch zu lang, das ist bestimmt auch wieder so ein Mega-Epos, das dauert doch bestimmt 40 Stunden dann ja, am Ende, ungefähr. Ja, 30 gebraucht, aber ja. Und das ist ja auch voll okay, aber ich habe einfach gemerkt, in dem speziellen Fall fing es mir zu langsam an und ich bin dann einfach nicht dran geblieben. Sah cool aus, aber... Langsam ist, glaube ich, auch das Stichwort. Hier, ich habe das Spiel damals durchgespielt, kurz bevor wir mit Game One angefangen haben. Hatte ich also noch Zeit, dass ich mich da vernünftig investieren kann. Und das Spiel ist, wie du gesagt hast, Wolf, ist es Zelda-esque in der Richtung, aber dort eher, da liegt der Fokus weniger auf in Dungeons reingehen und dort irgendwas erledigen und dort Rätsel lösen. Die gibt es zwar auch, aber die sind bei weitem nicht so ausgearbeitet, wie du es in Zelda kennst. Es ist eher das Drumherum. Du hast eine große Welt, wo du dir als reinkarnierte Göttin Amaterasu in Form eines Wolfes wieder begrünen musst, die von Dämonen, die irgendwann mal freigelassen wurden von einem Charakter, den man später wieder trifft. Das ganze Japan der Mythologie ist irgendwie dort komplett in Ruin und du musst dann hingehen und alles wieder begrünen und irgendwelche Lebensräume wieder aktivieren. Siehst du daran, wenn du als Amaterasu rumläufst, dass du so eine Spur von Gras und hier, was ich wollte schon Butterfliegen sagen, von Schmetterlingen. Butter- und Blümchen und so. Butterfliegen. Butterflies. Von Schmetterlingen hinter dir herziehst. Und ich meine, du hast es auch durchgespielt, Chris? No? Ich fand, die Geschichte da drin war nett. Sie basiert sehr, sehr viel auf japanischer Mythologie und Fabeln, wird sehr, sehr langsam und methodisch erzählt. Es sind mehr kleine, es gibt die übergreifende Geschichte, aber es sind so kleine Interpretationen von Fabeln wie, es gibt, was war die Geschichte? Der alte Mann und die Schildkröte, habe ich zuletzt bei Wikipedia gelesen. Das ist eine japanische Fabel, die hier darum geht, dass irgendwie so ein Mann von der Schildkröte dann unter Wasser gebracht wird und der dort... Und dann mit Tentakeln vergewaltigt. Ich kenne alle japanischen Geschichten. Nein, das war Teil 2, Urusuke Dojo. Nein, er lebt für 3 Tage dann in der Unterwasserwelt des Unterwasserkönigs und wenn er zurückkommt, aber sind anstatt 3 Tagen irgendwie 30 Jahre vergangen und auf einmal sind alle seine Freunde tot und irgendwie ist das so eine Parabel und irgendwie diese Geschichte wird dort aufgegriffen in einem Quest, in dem Spiel. Das sind eher solche kleinen Sachen, die zusammenkommen, aber ich hatte echt nie das Gefühl, dass, also ich habe es nie wirklich direkt wegen der Story gespielt. Es ist ein Spiel von Hideki Kamiya, der Devil May Cry und Bayonetta gemacht hat. Ja, Bayonetta. Dementsprechend sind sehr, sehr verrückte Elemente auch mit dabei. Du hast einen Typen, der dich zwischendurch angreift, der dich mit dem Laserschwert bekämpft zum Beispiel. Oder einer der Gegner ist ein großer, gigantischer Ball. Also es sind verrückte Elemente drin, aber die Story hat mich nie direkt als Story gepackt, muss ich sagen. Würde ich auch sagen. Also ich habe sowohl die PS2, ich habe die Wii-Version sogar da. Da du ja eine Wii hast, kann ich dir die sogar ausleihen wollen. Oh, schön, da freue ich mich aber. Dafür lasse ich doch Skyrim gerne liegen. Gerne. Nicht. Gerne. die PS2-Version ist besser. Muss ich tatsächlich sagen, ja, die PS2-Version ist besser, aber ich muss auch sagen, das ist als Story an und für sich für mich jetzt, vielleicht kann ich auch nicht jede japanische Mythologie, die da behandelt wurde, so, weißt du, aber wahrscheinlich kannte ich sie wirklich zum Großteil nicht, aber die Geschichte an und für sich ist jetzt nichts. Ist ein nettes Spiel. So. Ja, ich find's strange eben. Also ich bin dafür, weil ich finde, Okami ist wirklich ein unterschätztes Spiel. Man muss gespielt haben, denke ich. Also man sollte zumindest mal angespielt haben, 2 Stunden. Das reicht sogar vielleicht, Wolf, für dich. Ja. Aber man sollte es mal gespielt haben, weil der Aquarell-Look, der ist sehr, sehr schön. Die Spielmechanik ist auch sehr, sehr schön. Das funktioniert alles. Aber ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, das muss man gespielt haben, weil die Story mich so krass mitgenommen hat. Genau. Also ich finde, der Stil, merkwürdigerweise jetzt, wo ich Anokami wieder dränge, Zelda Skyward Sword geht einen ähnlichen Weg, das auch sehr, sehr viele Parabeln aufnimmt von japanischer Mythologie in aktuellen Spielen und sie in Dungeons und Situationen umsetzt. Also kann es da vielleicht als Inspiration genommen werden. Aber Story, nee, ist es nicht. Ja, wir haben ja schon gesagt, die Liste ist durchaus kontrovers und es liegt ja wie immer liegt es ja im Auge des Betrachters. Aber also ich hätte jetzt auch Okami hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich habe von Okami noch nie gehört, dass es gerade storymäßig jetzt ganz weit vorne wäre. Alles andere, aber Story, naja. Aber so ein bisschen wie bei Rain Man. Es sieht halt einfach schön aus. So, man sollte es mal gespielt haben. Rain Man? Das Rain, das neue Rain Man. Ja, genau. Du weißt, das Spiel, da musst du Karten zählen. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die storymäßig besser sind als Red Dead Redemption. Und zumindest auf Platz 20 ist eines, wo ich jetzt nicht unbedingt Red Dead Redemption war doch gar nicht dabei jetzt bei der Liste. Doch, 21. Ja, haben wir aber nicht aufgezählt. Ich hab's übersprungen. Ja, dann musst du so trotzdem. Das musst du doch sagen, Gregor. Hab ich doch gesagt. Ja, aber vor zwei Stunden. Red Dead Redemption ist auf Platz 21 dieser Liste. Das überspringen wir jetzt. Jetzt kommt Platz Nummer 20. Ein Grafik-Adventure von LucasArts, relativ untergegangen, weil es so gegen Ende hin der Grafik-Adventure-Ära gekommen ist. Grim Fandango. Der PC-Ära möchte ich fast meinen. Der PC-Ära fast schon, ja. Es ist ungefähr in einem Schlag. Ja, es ist relativ parallel entwickelt worden zu Monkey Island 4, was eher ein misslungenerer Teil der kompletten Adventure-Reihe gewesen ist. Aber trotzdem noch richtig gut. Grim Fandango ist super. Ist eines der Spiele von Tim Schafer, der eben mittlerweile Psychonauts, leider auch Brutal Legend, aber diverse andere gute Sachen gemacht hat. Und Day of the Tentacle, eins der besten Spiele. Sesamstraßenspiel. Das Sesamstraßenspiel, das ist das allerneueste, was er gemacht hat. Tim Schafer, einer der kreativsten Köpfe der ganzen Videospielindustrie. Und er glaubt, er ist mein Vater, das würde ich nur kurz sagen. Tim Schafer, er glaubt, er ist dein Ihr Vater. Ihr seht auch so fucking ähnlich, also wirklich. Ich habe ihn schon öfter Stimmt, getroffen. Stimmt, eigentlich schon. Total. Ja. Kannst du ein Foto von mir und ihm haben, wo wir beide Schaubilder machen? Achso, wo er dich abholt aus dem Baby Ward. Aus dem Smarland. Ja. Grim Fandango selber dreht sich storymäßig um, ich glaube, Manny Calavera hieß er. Ein Skelett, was dazu quasi den Tod markiert. Ja, du musst losgehen und Seelen irgendwie einsammeln. So war das doch, ne? Ist ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe. Ich weiß noch, dass im Prinzip die Story sehr absurd ist, typisch für Tim Schafer-Spiele wie bei Day of the Tentacle, wie bei allen Sachen, die man hat, aber sehr nette Charaktere mit dabei gewesen sind und eben das Abstrakte im Vordergrund stand. Ich kann mich an Szenen erinnern, wo irgendwie der Manny von der Welt der Toten in die Welt der Lebenden dann hingeht und alles besteht aus so ausgeschnittenen Zeitungsausschnitten und Mündern, die draufgelegt, dass alles komplett absurd ausschaut. Also es ist so sehr karikativ, wie es mit allem umgeht. Ich weiß nicht mehr genau, ob die Story so geil war oder nicht. Das ist schon zu lange her, leider. Ich kann mich auch nicht mehr an einzelne Fragmente der Story erinnern, weiß aber, dass sie im Ganzen, also als Ganzes recht gut war. Jetzt ist aber, es erschien im gleichen Jahr wie Half-Life. Da war ich eher bei Half-Life. Da waren, glaube ich, Ich habe es tatsächlich gespielt, weil ich die LucasArts-Sachen generell liebe. Und es ist auf jeden Fall auch eines der Adventure, die man gespielt haben sollte. Da würde ich auch sagen, LucasArts, das Spiel ist damals eben untergegangen, aber bringt jetzt, ihr habt auf Steam die älteren Sachen gebracht. Ich liebe alle Indiana Jones und Monkey Islands und so weiter, aber das ist ein Spiel, was ihr nochmal gerne mal ein bisschen pushen könnt. Ey, ich wollte es gerade sagen, wirklich, die sollten einfach ihren gesamten Backkatalog nach und nach einfach rausbringen. Ihr habt es auch schon mal in Monkey Island 1 und 2 gemacht, so für die Xbox und all sowas. Und ey, warum nicht auch Grim Fandango? Weil ich zum Beispiel bin einer derjenigen, ich muss zugeben, ich hab's nicht gespielt, keine einzige Sekunde. Find's aber extrem hochinteressant und geil. Ich mag den Stil, ich mag den Story-Aufhänger, dass man da echt so ein Skelett spielt, was dann quasi so als Todesverwalter versucht, die Seelen einzusammeln. Tim Schafer ist echt ein sehr, sehr guter. Also was der anpackt, das gelingt ja auch meistens zu einem gewissen Grad. Meistens. Und generell die LucasArts Click-Adventure, die sind ja alle schon, also da kann man vielleicht mal hier und da im Detail dran mäkeln, aber im Prinzip sind das schon noch so mit die besten Spiele aus dem Genre, die man spielen kann. Also von daher, ey Leute, haut Grim Fandango raus. Ich glaube, dass viele Leute auch altersbedingt das nicht so mitgekriegt haben, nee, dass es rauskam und dass es aber ein tolles Spiel war. Also bei meiner Generation jetzt schon, also ich zähle mich jetzt mal als eine andere Generation als euch beide. Ja, mach das ruhig. Da ist schneide es ja ich einfach schon, raus. Ja, im Sinne von Videospielen. Da ist es ja sogar schon so, dass das Großteil meiner Generation das, glaube ich, nicht gespielt hat. Ja, damals noch haben wir Spiele gespielt, nicht wie ihr jungen Hüpfer hier. Eigentlich umfasst eine Generation 30 Jahre. Ich weiß, aber bei Videospielen, weil sie eben so kurz sind. Das stimmt, da kann man wirklich alle drei Jahre. Achso, so wie Hundejahre, Videospielgeneration. Also ich würde mich jetzt nicht in eine Generation zählen mit den Leuten, die jetzt mit Videospielen aufwachsen. Okay, aber Grim Fandango. Nein, das stimmt. Deswegen, also es ist Grim Fandango muss man definitiv gespielt haben, so wie man halt auch Monkey Island nachholen muss, wenn man die Chance hat. Genau. So wie man Indiana Jones nachholen muss, wenn man kann. Day of the Tentacle, Maniac Mansion, so, da gibt's. Eigentlich muss man sich mal zwei Wochen einsperren und alles durchspielen. Wirklich, die sollten einfach alle 6 Monate ihren ganzen Backkatalog rausbringen. Erst Manic Mansion, dann der Tentacle, dann nochmal Indiana Jones für alle Plattformen, dann Grim Fandango. Haut doch einfach alles raus, was ihr habt, ey. Wir spielen's doch, wir finden's doch alle geil. Es spricht überhaupt nichts. Ich gebe gerne ein paar Euro auf Steam dafür aus. Absolut. Auch wenn ich so im Regal stehen habe, bis ich es wieder zum Laufen bekommen habe. Ja. Ich hab mir sehr gern Monkey Island 1 und 2 für die Xbox nochmal runtergeladen und ich hab das mit Freude gezockt. Also dafür zahle ich jeden Cent, den sie verlangen. Und auf jeden dieses Fall. Spiel würde sogar wesentlich besser als Monkey Island auf der Konsole funktionieren, weil es wurde im Hintergrund gleich mit Gamepad-Steuerung gedacht. Ja. Ne? Du hast es nicht mit Maus gespielt, sondern Resident Evil-Steuerung hat es sozusagen gehabt, mit vorgerenderten Hintergründen, und da hast du deinen Charakter so wie bei Resident Evil dadurch bewegt, mit dem Gamepad. Das war eine Sache, die den PC-Leuten und mir natürlich damals auch, wo ich lieber Point-and-Click bei einem Adventure habe, doch abgegangen ist. Aber wenn du das jetzt auf einer Konsole spielen willst, funktioniert das absolut perfekt. Das ist ähnlich wie Monkey Island 4, das wird auch auf einer Konsole besser funktionieren als mit der Maus. Und Monkey Island 4 hatte inhaltlich ein paar Probleme, aber das würde auf Konsole auch wesentlich besser funktionieren. Und es läuft nicht so gut mehr auf meinem PC, ist alles eben zu alt. Also nicht der PC, sondern die Spiele. Oder das zum Laufen zu bekommen. Ja, und du auch. Platz Nummer 19, ein Spiel, was aus dem gleichen Jahr, glaube ich, ist wie Grim Fandango, auch auf dem PC. Ich habe es bei mir zu Hause stehen, es wird immer als eines der Top-PC-Rollenspiele, und ich glaube, es war sogar zur Wahl von Knallhart durchgenommen 2. Das ist richtig. Ich schätze deshalb, ihr hattet bisher keine Berührungspunkte mit dem Spiel. Planescape Torment für den PC. Das ist einer der Titel, die ich immer wieder mal aufschnappe hier und da, aber ich hätte jetzt spontan nicht sagen können, bevor ich mich damit kurz befasst habe, welches Genre das ist oder wie das aussieht, worum es geht, weiß ich nicht. Man immer das Cover vorm Kopf. Ja, dieses, genau, das Cover kennt man. Und das stimmt, ja, genau. Das Cover kennt man. Aber wirklich im Zuge der Wahl zu Knallhart durchgenommen, die ja dann nicht so stattgefunden hat, wie wir uns das gedacht haben, haben wir auch das mit reingenommen, weil wirklich alle unisono geschrieben haben, dass es so storymäßig, was PC-Rollenspiele angeht, mit das Beste wäre. Ich kann euch aber sagen, das wäre für ein Knallhart durchgenommen eher eine nicht so gute Wahl gewesen. Einfach, weil die Geschichte relativ textlastig mit Boxen erzählt wird. Du hast, im Grunde ist es ein Spiel wie Baldur's Gate. Ja? Es ist auch von Black Isle, den Baldur's Gate-Machern, dementsprechend gemacht, bevor sie sich dann aufgeteilt haben, später in BioWare und Obsidian und wie die da alle heißen. Von dem, was ich gesehen habe bisher, also Kollege Uke wird da, glaube ich, eher drin sein, weil der hat es damals auch in der Sendung vorgestellt, soll eine sehr, sehr gute Geschichte haben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, rein präsentationstechnisch, wenn ihr dann jetzt hier knallhart durchgenommen mäßig dann davor sitzt und dann, wir klicken die nächste Textbox weiter. Guck mal, der fliegende Schädel sagt was Lustiges. Ja, ich glaube, das war schon ganz gut so. Als ich dann ein paar Gameplay-Ausschnitte davon gesehen habe, dachte ich auch so, oh Gott. Kam Wolf an und meinte so, Alter. Hoffentlich wählen die das nicht. Haben wir das da jetzt reingetan? Was kann denn sein? Aber es spricht absolut nichts gegen das Spiel selber und der Geschichte. Ich glaube, die ist relativ gut. Man spielt irgendeinen Namenlosen, der in der Hölle irgendwie aufwacht. Weiter weiß ich nicht wirklich gut dann darüber Bescheid. Ohne Erinnerung, und er will irgendwie seine Identität Klischee und so weiter, Identität wieder zurückholen. Aber ey, das sind die Leute eben, die Baldur's Gate gemacht haben und später bei BioWare Zeug gemacht haben. Ich vertraue denen schon, dass die schon eine Ahnung haben, wie sie Charaktere und Geschichte bauen können. Ey, das ist bestimmt super, ja. Aber kann ich nicht viel zu sagen. Platz 18. Tatsächlich steht hier Uncharted 2 auf Platz 18. Der Spiele mit der besten Story. Also da bin ich ein bisschen zwiegespalten in der Richtung, weil ich finde, dass die Storys selber, die sind sehr coole Indiana Jones-eske Abenteuergeschichten. Und da steht, finde ich, der Mittelpunkt oder der Fokus auch mehr auf den Charakteren wieder. Wie vorhin gesagt, Amy Hennig, die Legacy of Kain gemacht hat, hatte eben jetzt auch hauptsächlich die Charaktere geschrieben bei Uncharted 2. Und ich finde die Charaktere toll. Ich weiß nicht, ob die Story von wegen, was holen sie da? Atlantis? Was ist der Hintergrund von Teil 2 nochmal? Ich kann es ehrlich gesagt nicht Shambhala. Sagen. Shambhala? Ich weiß nicht, ich habe Uncharted 2 auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 10 Stunden gespielt, wenn überhaupt. Und dann habe ich aufgehört, weil mein PlayStation-Pad langsam alle ging und ich habe das fucking Aufladekabel nicht gefunden. Das ist ein trauriger Grund. Das war wirklich traurig, weil er hat aufgehört irgendwann zu schießen und ging nur noch ganz langsam. Und ich drückte rechts im hörtesten Feuergefecht und er bewegte sich nur noch ganz langsam, weil das Pad fast war. Das ist schon recht schade. Da habe ich gesagt, okay, ich brauche erst so ein scheiß Kabel, ich mache jetzt erstmal eine Pause hier. Und dann kam irgendwie das Wochenende, habe ich es vergessen und seitdem habe ich Uncharted gelassen. Also die Uncharted Series. Sie haben es hier Uncharted Series genannt, dementsprechend, aber die kann man nicht wirklich auseinanderhalten. Also es ist ein bisschen schade. Bis dahin fand ich das aber echt geil. Also das war wirklich sehr cool aufgemacht. Ich mochte auch Nathan Drake, war ein super Typ, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen. Das ist so ein, der wirkte so sehr lebensecht und sehr kernlich. Natürlich so ein bisschen überzogen und am Ende hat er ja sogar so eine Dreiecksbeziehung am Laufen, so zwei Chicks gleichzeitig ihn haben und so. Er ist schon ein bisschen der Checker. Ja, ich hab's mit Kollege Daniel vorhin besprochen. Für den ist Uncharted 3 das Spiel des Jahres 2011 sozusagen. Hat er nur eins gespielt oder was? Ne, er hat so ziemlich viele gespielt, aber das sagt ja auch schon ein bisschen was in der Richtung aus. Storymäßig finde ich eben, das sind doch schon wirklich Indiana Jones-eske Abenteuerfilme, die dann versoftet wurden. Von den Charakteren, von dem Writing eben her, die sind sehr, sehr auf den Punkt geschrieben. Ich vergleiche es immer ganz gerne, die sind sehr Joss Whedon-esque. Also Joss Whedon, der... aber nicht so clever wie Joss Whedon. Nicht ganz so clever wie Joss Whedon, aber wer zum Beispiel Firefly gesehen hat und dort die Interaktion der Charaktere. Stimmt. Ja, stimmt. Sehr schnelle Dialoge und die werfen sich mal die Bälle zu. Schau dir Nathan Drake eben an, auch wenn der Schauspieler mittlerweile relativ alt ist und spielt, glaube ich, auch mittlerweile bei Castle irgendwie recht erfolgreich mit. Nathan Fillion heißt auch schon Nathan, ist eigentlich Nathan Drake. Nathan Fillion ist Nathan Drake. Deswegen haben ja alle so geheult, als es hieß, dass... Marky Mark. Oh. Ja, dass Mark Wahlberg Nathan Drake spielen soll in der kommenden... Hey, I'm Nathan Drake. How you doing? Alter, what the fuck? Wirklich. Völlig zu Recht... Wenn wir nochmal Max Payne? Ja, richtig. Hat ja auch schon gut geklappt. Aber völlig zu Recht standen dann 5 Millionen Fans gleichzeitig auf und haben das Internet zusammen gebrüllt und gesagt, ey, Leute, Nathan Fillion muss Nathan Drake in Uncharted spielen. Er ist Uncharted. Eben. Eigentlich, das Spiel insgesamt ist dieser eine Typ schon. Hat nicht geklappt. Leider hat es nicht geklappt. Wir werden auch sehen, was daraus wird. Ich glaube, da wurden auch, das ist noch nicht ganz das letzte Wort gesprochen, nee, wer wie wo nicht. Was macht. Ich hoffe eben drauf, also es wird ein bisschen schwierig, so ein Spiel direkt als Film dann wieder umzusetzen, weil ich finde, das hier hat zum Beispiel für mich solche Filme wie Indiana Jones fast schon ersetzt. Ne? Das Erlebnis, dass ich da eben solche Abenteuerfilme nicht nur von den Cutscenes, von den Charakteren, von den Dialogen, die da sind, adäquat ersetzt bekommen habe, sondern auch vom Spiel und der Inszenierung und der Grafik und der Optik her, schaue ich mir lieber oder ich spiele lieber ein Uncharted, als dass ich mir den neuen Indiana Jones 4 im Kino angeschaut hätte. Ne? Alter, ich laufe lieber kopfüber eine Kreissäge, als dass ich mir Indiana Jones 4 nochmal angucke. Ja, okay. Indiana Jones 4 ist nicht das beste Beispiel, was es alles angeht, aber du verstehst den Punkt. Ich verstehe den Punkt, ja. Den ich dementsprechend machen will. Ich finde, Uncharted hat ein sehr gutes Charakterwriting. Die Stories, das sind Stories auf dem Niveau von hier, wie heißt es mit Nicolas Cage, der Schatz der Tempelritter, ja, oder? Ja, genau. Buch der Vermächtnis. Genau, Vermächtnis der Tempelritter, das ist irgendwie so Schnitzeljagd. Schatzsuche in der Grundstory, aber die Charaktere sind eben sehr, sehr sympathisch und gut geschrieben. Also wer darauf steht, glaube ich, kann sich es auch legitim irgendwo in so eine Liste dann reintun. Ja, das ist echt wieder ein gutes Beispiel, was ich meinte. So, die Story an sich ist jetzt vielleicht nicht die alleroriginellste, aber da machen es einfach die Charaktere, das Zusammenspiel, wie das alles aufgebaut ist, die Dramaturgie, und da ist es dann vielleicht nicht ganz so wichtig, dass die Story an sich relativ, ich will nicht sagen vorhersehbar ist, aber schon eher konventionell. Man merkt an der Liste, jetzt gerade ist Platz 17 mit System Shock 2, dass es doch schon alles ältere Spiele sind fast. Also jetzt waren drei aktuelle dabei, 6 alte. Ich glaube, wenn ich so eine Liste erstellen würde, würde ich auch auf eher Spiele von Anno Dazum ein bisschen zurückgreifen, weil das sind die Sachen, die am meisten, wenn sie einen Impact hinterlassen haben, trägst du das mit den Jahren mit dir und sagst, ich kann mich ja noch erinnern, damals bei Silent Hill 2 habe ich da gesessen und boah, war das cool. Ja, habe ich wirklich. Ja? Deshalb erzähle ich oder packe ich in so eine Liste auch eher Spiele von 2001, als wenn ich jetzt alle komplett, die komplette Regel und sage, oh, Assassin's Creed Revelations war aber toll, wo ich nicht bezweifle, dass es toll ist, weil ich glaube, da habe ich auch Positives gehört für die Auflösung der Story, die kommt. Aber da packe ich lieber ältere Spiele dort rein. Auch so ein System Shock 2, hier wieder ein PC-Spiel aus dem Jahre 99. Das war wohl das Jahr für unterschätzte PC-Spiele gewesen. Du warst wie im ersten Teil im Weltraum und hast gegen eine virtuelle KI sozusagen dort dich erwehren müssen. Ne, Shodan, wie ist es? Shodan, glaube ich. Ich habe es nie selber länger gespielt, habe ein paar Leuten ein bisschen dabei zugeguckt, die immer da recht mit Begeisterung angegangen sind. Hat ein bisschen so das Gefühl wie diese Alien, wie die Alien-Filme selber gehabt. Ne? Dieses bedrückende, du bist im Weltraum und bist ständig in Gefahr. Und natürlich seit 2001 im Weltraum hier, seit dem Film, eine KI als oder ein Computer als Antagonisten, übermächtiger Antagonist, zieht fast immer. Ne? Und ich kann mir da eher vorstellen, dass die Story von den Spielern selbst gemacht wurde. So in der Richtung, oh, die Stimmung, die ich dort erlebt habe und wie das insgesamt verbaut hat. Nicht, dass da ein cleverer Twist oder so gewesen ist. Ach, das kann ich mir sogar vorstellen. Ich kenne die Story jetzt auch nicht im Detail, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwie noch so einen Haken oder einen Kniff oder einen doppelten Boden gab, so einen kleinen Twist am Ende. Aber ich habe es nicht gespielt und ich habe auch zu wenig drüber gelesen, um da jetzt irgendwie ein Urteil abzugeben. Aber ey, es fällt immer wieder, wenn man über geile Spiele und tolle Stories redet. Von daher hat das bestimmt schon seinen Platz in der Liste, aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen. System Shock war bestimmt super. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep... Platz 16, das ist, glaube ich, wenn es der März gewesen ist, wo diese Liste rausgekommen ist, kurz. Ja, ist 2007. Bevor der zweite Teil gekommen ist, den ich noch ein bisschen höher einschätzen würde, was die Story und eigentliche Story sozusagen da dann bedeutet. Portal haben wir hier auf Platz 16, was ein Spiel ist, was eigentlich auch nur fast aus Gameplay bestehen könnte, aber alleine mit dem Charakter wie GLaDOS und alles, was du drumherum dann kriegen kannst, also ich finde schon geil. Also Portal 2, darf ich kurz? Portal 2 ist in meinen Augen eines der, auf jeden Fall, vielleicht sogar das Game of the Year in diesem Jahr für mich. Legitim, ja, absolut. Definitiv, also ich habe selten bei einem Spiel so gelacht. Es ist eines der witzigsten Spiele, oder eine der witzigsten Spieleserien, definitiv. Die Geschichte von Teil 1 fand ich jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Also Storytelling, weiß ich nicht, was sagst du, Teil 1? Teil 2 würde ich sagen, nee, auf jeden Fall. Also Teil 2, ja, die Story, fantastisch. Also wie gut zu böse wird, einfach durch Macht, und dann entziehst du ihm Macht und das Böse wird wieder gut, das ehemals Böse durch Machtentzug wird. Also wie Macht einfach Menschen oder Charaktere verändert. Und dann auch die Auflösung am Ende und all das und all die kleinen Details, die man findet. Und ja, also bei Portal kann ich es jetzt nicht ganz nachvollziehen. Bei Portal 2, und wenn man das quasi als Portal-Universum sieht, gehört es für mich auf jeden Fall in die Liste. Also Beim ersten würde ich sagen, es ist einfach der Ablauf des Spieles, wie du langsam hinter diese ganze Fassade blicken kannst von Aperture Science und wo sich dir nicht nur durch die Aussagen von GLaDOS als Supercomputer, der auch klar, wenn man es hier zum Beispiel sieht, wie System Shock vorhatten, auch wahrscheinlich klar von Shodan inspiriert ist, als böse Supercomputer, der als Antagonist des Spiels dann auftritt, wie du mit der Welt, die du erlebst und dann wie GLaDOS darauf reagiert, das Zusammenspiel, weil du nach und nach ja wirklich, ja, wie ich es gesagt habe, hinter die Fassade blickst. Diese Progression, dieser Aha-Moment, glaube ich, ist einer der Gründe, warum es hier so weit oben ist. Ich würde aber auch beipflichten, dadurch, dass im 2 mehr Charaktere dabei sind, nicht nur GLaDOS, sondern auch, wie ist er, Wheatley, von ich habe jetzt die englische Version gespielt mit Steven Merchant. Ja, brillant. Perfekt. Jeder Satz ist brillant. Super. Also auch die deutsche ist super, da hat er nur ein Brad Pitt, oder? Ja, in der deutschen ist die deutsche Synchronstimme von Brad Pitt. Da hat er halt ein bisschen einen anderen Charakter, würdest du ihm da zuordnen, einfach weil die Stimme ein bisschen... Ja, sie vermittelt, es klingt doof, aber die Stimme vermittelt ein bisschen andere Werte. Weißt du, ich meine, also es ist so. Also im Englischen ist er zu Beginn sehr, sehr übertrieben und ja, lustig, freundlich, weißt du, ich meine? Und danach wird dann so hinterfotzig. Und im Deutschen ist es. Ja, es kommt einfach ein anderes Gefühl rüber, wenn er mit dir redet. Also in dem Fall, muss ich sagen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das synchronisiert zu spielen. Ich finde, Steve Merchant ist so dermaßen perfekt für die Rolle. Wahrscheinlich, wenn du es noch nie auf Englisch gehört hast. Und die Macher haben beim Schreiben des Dialogs haben sie ihn schon quasi im Hinterkopf gehabt und seine Stimme. Und gerade in dem Fall finde ich es dann besonders, es ist immer kritisch, aber in dem Fall, finde ich, geht es sogar an die Substanz eines Spiels, wenn du da eine synchronisierte Fassung spielst. Also ich meine, wie gesagt, die haben sich ja ganz bewusst für einen Sprecher entschieden. Und wenn du im Deutschen einen draufsetzt, der das objektiv gesehen von der rein Professionalität des Sprechertums sehr gut macht, aber einfach eine andere Stimmfarbe hat, eine andere Klangfarbe, manche Sachen anders betont, einen anderen Sprechrhythmus, dann, ja, wie du selbst sagst, auf einmal kriegt eine Figur andere Werte. Und bei einem Spiel wie Portal 1 und 2, was so messerscharf geschrieben ist, wo das wirklich auf jeden Satz ankommt und jede Betonung und auch die Geschwindigkeit, wie Charaktere miteinander interagieren, finde ich es extrem schwierig. Also ich kann echt jedem nur raten, um Gottes Willen, Portal im Original spielen und mit Untertiteln natürlich, mein Gott, ist ja nichts Verwerfliches dran, aber das geht auf gar keinen Fall in einer anderen Sprache als der Originalsprache. Also ich muss auch sagen, wo wir gerade bei Portal noch sind, ist für mich mit so die Spieleentdeckung der letzten paar Jahre. Ich habe Portal 2 gespielt, noch bevor ich Portal 1 gespielt habe, das habe ich erst danach nachgeholt. Und also erst nachdem ich auch Portal 1 gespielt habe und quasi das ganze Epos dann zwar in falscher Reihenfolge, aber ich meine, so komplex ist es ja dann doch nicht so in der Chronologie, erlebt und begriffen habe, ich falle auf die Knie vor Valve. Die haben einfach die geilsten Schreiber. Also so dermaßen professionell eine Geschichte zu erzählen, ohne dass der Hauptcharakter auch nur ein Wort sagt. Shell ist das ganze Spiel über stumm, wie Gordon Freeman auch im Valve-Spiel. Es zieht sich dadurch, dieses Mittel, den Haupthelden stumm zu machen. Und ohne, dass du im gesamten Spiel auch nur einen anderen Charakter triffst, also wirklich in Fleisch und Blut, du hast keine Cutscenes, keine Render-Sequenzen, die irgendwie was weitertreiben. Also alles, was du an Story bekommst, an Hintergründen, wird wirklich nur durch Dialoge und durch Dinge, die du im Spiel findest, transportiert. Also ich finde es, ich kann meine Begeisterung darüber gar nicht in Worte fassen, wie geil das Writing von Portal ist. Also ich könnte nicht mal sagen, ob das Spiel lustig ist oder total bedrückend und beklemmt. Ich meine, wenn man sich mal objektiv anguckt, was im Spiel passiert, du wachst als Testobjekt auf und wirst quasi einer Reihe von unmenschlichen Tests, die dich zu deinem Tod führen am Ende, unterworfen, durch eine passiv-aggressive, zynisch-sarkastische KI, die immer so leichte Spuren von Menschlichkeit zeigt, aber letztendlich dich doch nur als Testobjekt sieht und dich quasi mit der Lüge des Kuchens bis dazu treiben will, wie so eine Maus, wenn man ein Stück Käse vorhält, da als Testobjekt zu dienen. Ich meine, das ist ja eigentlich objektiv gesehen, es ist ja ein ganz furchtbares Szenario. Das ist ja, es ist schon ein sehr, sehr ja Albtraum-Szenario eigentlich. Genau, das ist ein Albtraum, das ist ja radikal düster, aber durch das Schreiben und durch den Witz und wie auch GLaDOS mit dir redet, wird das so unglaublich lustig auf so eine bizarre, abstruse und dunkle Art und Weise. Und was ich auch total geil fand, also Portal 2 hat mich irgendwie echt geflasht und ich habe es nochmal gespielt und auf ein paar Sachen geachtet. Wir müssen jetzt ein bisschen über Portal spoilen, ne? Sonst können wir, glaube ich, dann nicht. Ja. Dann müssen wir das unbedingt? Ja, müssen wir schon spoilen. Das kann man wirklich nicht drüber reden. Okay, Leute, dann jetzt folgen für die nächsten paar Minuten eine Handvoll Portal-Spoiler. Ihr habt genug Zeit, um jetzt den iPod auszuschalten. Und Beschwert euch nicht, ja. Außerdem, alle sterben am Ende. Nein, ich fand es so unfassbar geil, wie auf eine subtile, unterschwellige Art und Weise dir sanft das Wissen vermittelt wird, dass GLaDOS A, zum einen eine echte Frau mal war, nämlich Caroline, die ihr eigenes Bewusstsein, also gegen ihren Willen quasi in so eine Maschine hat einimplantiert bekommen. Von Tech Johnson, wie hieß er? Cave Johnson. Cave Johnson war es. Genau, Cave Johnson war der Gründer von Aperture Science und der hat zusammen mit Carolyn. Ich denke, diese ganzen Voice Messages, die man dann hört, ja, yeah, I ground up moon rocks and then it's, yeah, they gave me cancer. Ja, genau, also die Dialoge sind fantastisch. Ja, genau, und mit also Caroline quasi, seiner... Genau, seine eigentliche Sekretärin. Sekretärin, Assistentin und quasi sie hat ihr Bewusstsein in eine Maschine eingeladen bekommen und das ist dann GLaDOS. Und der absolute Knaller ist natürlich, es liegt ja irgendwie, es schwebt ja in der Luft und es wird auch relativ, nicht explizit, aber es wird impliziert. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Dass GLaDOS deine Mutter ist, also die Mutter von Shell. Und das finde ich, ey, das wird zu keiner Zeit im Spiel wird es gesagt, es wird, kein Charakter deutet es wörtlich an, aber wenn du so dir ein paar Sachen anguckst, du rennst zum Beispiel irgendwann im Portal, rennst du so an so Schülerprojekten vorbei. Da waren so gemachte Schülerprojekte. Da ist Shells Schülerprojekt auch mit dabei. Genau, da ist ein Schülerprojekt und wenn du ganz genau hinguckst, zum einen ist das so eine mutierte Kartoffel, Also was quasi so ein... Was ein Foreshadowing für später ist. Ein Foreshadowing für später, wo die KI von GLaDOS in eine Kartoffel hineingepflanzt wird, die dann von einem Raben geklaut wird. Und wenn man genau hinguckt bei dieser mutierten Kartoffel, es hat wirklich eine gewisse Chell halt unterschrieben. Und rechts davon steht, man kann es kaum sehen, man muss ganz genau hingucken, dass sie Special Ingredients from Daddy's Work hat. Also es wird quasi angedeutet, dass Carolyn deine Mutter und Cave Johnson dein Vater ist. Und du selbst als entmenschlichtes Testobjekt rennst von deiner entmenschlichten Mutter getrieben als menschliche Laborratte durch so ein inhumanes Experiment. Also ich finde, das ist so eine tragische Dimension, die das eigentlich alles hat. Genau, was das für Implikationen hätte, wenn dann irgendwelche... Unfassbar! Erkenntnisse in Richtung, ich meine, so wie sich GLaDOS als Charakter im zweiten Teil ja weiterentwickelt und immer noch unter dem Hintergrund, dass es natürlich auch KIs sind, die auch formatiert und wieder zurückgesetzt werden können. Da gibt es ja auch, glaube ich, den Punkt so kurz vor Ende, dass die ganze Entwicklung, die GLaDOS mitmacht nach dieser ganzen Kartoffelnummer oder so, was dann auf einmal dann auch wieder komplett weg ist. Ja, sie löscht es ja selbst. Sie entscheidet sich selbst dafür, dass einfach wieder zu löschen. Wo du dann sagst, das funktioniert sehr, sehr viel auf vielen Ebenen, egal ob man diese kleinen Punkte mitbekommt. Genau, das ist es nämlich. Das ist es nämlich. Wenn man auf sowas achtet, dann, also wie man so sagt, mind blown. Ich war völlig weggeblasen, als ich begriffen habe, welche Dimension diese ganze Geschichte dahinter eigentlich hat. Aber das Geile ist, es funktioniert auch völlig, wenn man es quasi nur so als Rätselspiel genießt und über die schlechten Witze von Wheatley lacht. Dann ist es immer noch ein geiles Spiel. Das wirklich fordert deinen gesamten Hirnschmalz, deine Aufmerksamkeit. Du hast viel Spaß, viel zu lachen, fühlt sich sehr clever, wenn du die Rätsel gelöst hast. Das funktioniert auch auf so einer ganz oberflächlichen Ebene. Und das ist gar nicht negativ gemeint. Man muss ja nicht irgendwie über alles da absolut nicht, absolut mehr reininterpretieren. Man will ja auch manchmal einfach nur irgendwie mal ein paar Rätsel lösen. Rein spielerisch, da brauchen wir jetzt nicht darüber eingehen. Die Story gefällt mir besser als das Spiel an sich im zweiten. Ich finde es immer noch geil. Ich finde, es zieht sich... Aber es ist mega einfach. Wenn du die Grundmechaniken kennst, dann ist es sehr, sehr einfach. Es ist nicht wirklich so schwierig. Wenn du dich dann aufhältst, ist es mehr an, ich habe nicht richtig dran gedacht. Aber ich merke, dass diese 4 Stunden, die Portal 1 gedauert hat, mir von dem Umfang des Spiels her ein bisschen mehr zugesagt haben, weil Portal 2 fühlt sich mehr an wie 3 unterschiedliche Spiele, die ich mehr wie so 3 Download-Episoden, die ich verteilt hätte, lieber spielen. Also ich war so geil auf das Spiel, dass ich es wirklich in 2-3 Tagen durchgespielt habe und habe danach gemerkt, an einigen Stellen hatte ich das Gefühl, es zieht sich ein bisschen. Aber es war einfach durch meine Spielweise gegeben, dass ich es durchgehauen habe, weil du hast ja quasi so 3-mal fängst das Spiel vom Neuen an ungefähr, ne? Und jetzt kommt das neue Set von Puzzles, die du machen kannst und jetzt wieder das neue. Wenn die Story nicht wäre, die es zusammenhält und die Story ist wirklich großartig, dann hätte ich vielleicht nicht ganz so positiv wie dem ersten Teil dem Spiel gegenüber. Ich meine, klar, das stimmt schon, die spielerische Überraschung, die war nach dem ersten Teil so ein bisschen weg und der erste Teil war ja auch wiederum eine Überraschung, also das ist so Erfolg werden würde als Teil der Orange Box, konnte ja auch keine Ahnung. Das war quasi mal so ein Feierabendprojekt. Nee, genau. Wie hieß das Indie-Game, das auf dem das Ganze passiert hat? Nabakula Drop oder sowas? Irgendwie sowas, irgendwas mit Drop. Und das wurde von Valve aufgegriffen, quasi als Feierabend-Indie-Projekt. Auf einmal wird eines der definierenden Spiele drauf. Und alles zum Glück nicht mehr in 2, wir sind eben Spoiler-Territorium. Da war doch nicht mehr The Cake is a Lie. Da war ja nichts mehr drin vom Cake. Nee, gar nicht. Das fand ich nämlich auch. Das war sehr gut. Ja, das ist herrlich. Danke. Also es gab schon Andeutungen auf die ganzen. Es gab ja Andeutungen von wegen, dass im Koop-Modus gab es zum Beispiel die Andeutung, dass den habe ich noch nicht gespielt, muss ich sagen. Ja. Echt nicht? Der Koop-Modus ist richtig, richtig, richtig, ich richtig weiß, gut. Ich weiß, leider keine. Und er erweitert das Einzelspieler-Erlebnis auch nochmal in meinen Augen. Erlebnis. Ja, und da gab es aber auch Andeutungen von wegen, hier gibt es irgendwie 2 Leute, die haben deinen Nachnamen in meiner Datenbank. Das ist ja komisch, ein Mann und eine Frau. Ja, aber das gab es auch im Singleplayer, oder? Das war im Singleplayer. Ja, und dann ich hab gelogen. Ja, ich hab gelogen. Und dann, oder so, eigentlich hattest du ja fast Geburtstag. So noch eine Kammer irgendwie und dann erwartet dich was, ja, okay, angedeutet. Es wurde halt immer angedeutet und das finde ich auch immer ganz nett. Ja, das finde ich da, aber es war nicht mehr der Aufhänger sozusagen. Nee, absolut. Hat der Chefentwickler auch gesagt, er meinte irgendwie, ja Leute, es hat sich totgeritten, wenn ihr diese The Cake is a Lie Witze nicht mehr hören konntet, ich konnte die schon vor 2 Jahren nicht mehr hören. So. Also der hat auch erkannt, man kann das nicht noch toppen. Das fand ich auch sehr klug, da nicht mal auf Memes rumzureiten, die hier so etabliert sind, wo quasi jeder damit rechnet, sondern da irgendwie die Konsequenz. Der Abschlusssong vom zweiten Teil war auch so. Ja genau, auch der Abschluss vom zweiten Teil war super, aber natürlich wird er jetzt mit Still Alive verglichen und da kann kein Song der Welt kann gegen Still Alive gewinnen, weil er... Ich muss sagen, ich habe den Abschlusssong nicht gehört, weil... Hä? Ich dachte, du hast durchgespielt. Ich habe keine Ohren. Dann ich dachte, das Spiel hat keine Musik. Weil ich hatte die, weil ich aufgezeichnet habe für einen Beitrag, habe ich die Musik vorher abgeschaltet. Oh je. Und dann habe ich es vergessen, dass ich sie abgeschaltet habe. Aber ich habe sie nicht vermisst. Also mit Ausnahme des Abspannungs, weil ich merke, wenn ich an das dort jetzt keine Musik oder sowas spielt. Ich fand dieses Trockene, ne, dass ich nur die Soundeffekte habe und die Stimme von GLaDOS und Wheatley und so weiter höre. Es soll ja wirklich einen Soundtrack innerhalb des Spiels haben, wo die Musik kurz aufbrandet oder irgendwas passiert. Ich habe nichts von denen gehört. Ich fand super, dass ich da keine Musik habe. Das ist halt mal was anderes. Das war auf jeden Fall was anderes. Wo du gerade sagst, Abspann von wegen hier, Caroline ist Chells Mutter und so. Da gibt es doch den Mini-Abspann, wo dieser Turret King, der singt doch diese genau, italienische Oper und so. Und müssen wir mal bei YouTube gucken, da hat irgendjemand die Übersetzung, das ist italienisch, hat irgendjemand dazu geschrieben, was die Stimme eigentlich singt. Und das unterstützt auch mal die These, dass es in der Tat, dass du quasi die Tochter von Caroline oder von GLaDOS bist, weil die Stimme singt. Meine Liebe, es bricht mir das Herz. Warum wendest du dich nicht von der Wissenschaft ab? So? Why don't you walk away from science und so? Und ich muss jetzt Lebewohl sagen. Und dann wirst du ja rausgeschmissen. Also es passt echt perfekt zusammen. Und dein guter alter Freund kommt mit dir mit. Ja, genau, da kommt verbrannt der und kaputt. Also echt, ey, GLaDOS, einer, wie ich finde, der geilsten, ja nicht nur Antagonisten, sondern generell Videospielcharaktere, obwohl sie kein Gesicht hat, keine Mimik, eigentlich nicht persönlich auftritt bis zum Ende. Das ist so ein bisschen das Wall-E-Phänomen, finde ich. Dass du mit einem Charakter so mitfühlst. Also ich hatte das bei Wall-E damals, bei dem Film, der ja eigentlich nicht menschlich ist und die auch keine menschlichen Züge im Prinzip hat, das allein durch Bewegung und durch Gestik und Mimik auch ein bisschen so viele Werte und Emotionen vermittelt werden. Also der Koop-Modus... Wenn du überhaupt mal, du hast in den seltensten Fällen, siehst du ja, dass GLaDOS irgendwas bewegt oder ja, also den eigentlichen Körper. Also auch der Koop-Modus, da siehst du es natürlich eher dann. Okay. Es ist genau das gleiche Prinzip, also der Koop-Modus, fantastisch. Portal muss man gespielt haben, Portal 2. Ich würde es nicht von jedem Spiel sagen, man sagt es immer so flapsig, aber man muss nicht jedes Spiel gespielt haben. Aber Portal muss man wirklich gespielt haben, finde ich. Und ja, das gehört zu jedem gut situierten Katalog. Das muss man einfach mal kennen. Man muss erlebt haben, wie geil Storytelling in Videospielen eigentlich sein kann, wie gut Charakterausarbeitung sein kann. Ja, Synchro. Wie gut Synchro sein kann, wie viel Liebe zum Detail darin stecken kann. Also echt, ey, Portal, ohne Scheiß. Wer das nicht gespielt hat, hat direkt mal 20 Credibility-Punkte jetzt angelöst. Zum Abschluss für Portal, ich meine, Simon hat ordentlich auf den Deckel dafür bekommen in den Comments, aber er hat ja gesagt, wer Portal 2 nicht gespielt hat, ist kein richtiger Gamer. Ist sehr, sehr hart ausgedrückt, also in der Richtung, aber könnte ich fast unterschreiben. Ja, ich würde es auch fast unterschreiben. Man muss es ja nicht geil finden. Ich unterschreibe es mit Bleistift, dann kann ich es vielleicht nochmal wegkriegen. Kannst du es gleich nochmal löschen, bevor dann die Hate-Mail dann ankommt. Baldur's Gate 2 gilt das gleiche wie für Planescape Torment. Ne? Auch nicht gespielt. Also auch, ich war da auch nicht wirklich mit drin. Was ich darüber gehört habe, eben auch wieder eben BioWare, sehr gute Charaktere geschrieben sind, Zeug, was sich später in Knights of the Old Republic und Mass Effect dann weitergetragen hat, will ich nicht bezweifeln, jetzt hier. So, 14 brauchen wir gar nicht erst machen, finde ich. Was ist, aber du musst schon sagen. Muss ich es wirklich? Aha, dein Lieblingsspiel, Gregson, komm, sag's. Ja, auf Platz 14 der besten Stories aller Zeiten ist Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, die schlimmste... Obwohl, ich fand die Story gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also, nein, lass mich einmal kurz sagen, damit das auch endlich mal aufhört, okay? Redest dir von der Seele. Wer mir in die Fresse hauen will, dann mach das virtuell. Ich bin durch mit Kingdom Hearts. Es reicht. Ist das so, die Fanbase ist so groß bei Kingdom Hearts, oder was? Ja, für mich war es pubertärer Scheiß. Die Fanbase ist groß. Im Grunde... Natürlich ist es pubertärer Scheiß. Also, Boah, Chris und Gregor, das sage ich. Ja, sag es ruhig. Das sage ich. Was haben wir denn gesagt? Das sage ich der Community. Was haben wir denn gesagt? Gregor hat gesagt, wie er ist durch damit, er findet Scheiß, und du hast auch gesagt, das ist pubertärer Scheiß. Kannst du auch nicht sagen. Ja. Hallo, wir reden hier von Square Enix-Fans. Die verstehen keinen Spaß. Die war ja kein Spaß. Die verstehen keinen Spaß. Leute, denen Square Enix-Spiele gefallen, die sind noch kultivierte Menschen, weißt du? Die haben ja auch mal die japanische Kultur kennengelernt. Und alles, was aus Japan kommt, kann ja nur gut sein. Ja, genau. Hauptsache japanisch. Wurde mir dort gesagt. Tentakelsex. Ich habe es damals im PS2-Cast schon gesagt. Ich finde, die von der Story und der Grundidee her, Kingdom Hearts ist in Ordnung. Ich finde aber, es war damals, als es rausgekommen ist, so absurd, Kingdom, also Disney-Charaktere zusammen mit Final Fantasy-Leutchen zu einem absurden Story-Mischmasch zusammenzubauen, hat schon ein gewisse Eier erfordert. Und vor allem fand ich es auch sehr, sehr gut. Die Grafik war toll. Und einmal richtig von den Original-Disney-Sprechern gesprochene Disney-Charaktere auf meiner PlayStation 2 zu sehen, die dort interagieren und machen Mickey, Donald, Goofy, alles drum und dran, fand ich schon irgendwie cool. Das Spiel selber ist die größte Grütze, die man sich vorstellen kann. Wirklich ganz, ganz schlimmer Third-Person-Action-RPG-Scheiß mit ganz, ganz schlimmer KI und allem drum und dran. Kann man alles vergessen, ne? Kontroverse These von Gregor Katsios. Aber da geht es ja jetzt auch nicht darum, wie das Spiel ist, sondern wie die Story ist. Und die Story war ja eigentlich okay. Nee, war sie nicht. Also du hast gerade gesagt, die war ganz gut. Ja, das Setting fand ich ganz gut und alles drum und dran, aber das ist alles zu so einer typischen Disney-Story mit Japano-Einschlag dann wirklich verkommen mit irgendwelchen 3 Milliarden Twists und da besuchen wir nochmal Pinocchio und da passiert irgendwie sowas. Ich hab's nach dem ersten Teil, den habe ich durchgespielt, ich hab's nie wieder angefasst. Keinen einzigen weiteren Teil. Aber Gregor, wenn das keine Disney-Charaktere wären, dann hättest du doch bestimmt richtig geil gefunden. Nee, ich hätte es auch diese ganzen Scheiße Twists gefunden. Und nochmal was und nochmal was und Hauptsache aber noch. Aber lass doch Gregor da jetzt nicht reinreden, wenn er meint. Doch, ich möchte Gregor da ein bisschen dass reinreden. Dass er an gregor@gameone.de unbedingt seine Hate-Mail. Hate-Mails bekommen möchte, dann soll er sie bekommen an Gregor. Nee, also die Leute kennen meinen Standpunkt zu Kingdom Hearts und ich sage auch kein weiteres Wort mehr dazu. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Mass Effect ist auf Platz 13. Wie wir schon gesagt haben, glaube ich, die Story an sich ist nett, bedient natürlich typische Sci-Fi-Tropes oder sowas, klassische Science-Fiction-Geschichte. Und ich freue mich super auf den dritten Teil jetzt im März. Also ich hätte den... Da bist du nicht der Einzige, glaube ich. Ey, das wird so gut werden. Ich habe beide Teile geliebt. Ich finde es geil, dass sie quasi auch die Spielelemente so verändert haben und immer wieder anpassen. Also der erste Teil war ja wirklich eigentlich... Die Shooter-Elemente waren scheiße im ersten Teil. Oh, das ist meine Mutter, soll ich kurz rangehen? Ja, geh kurz ran. Vielleicht findet die Mass Effect auch gut. Wollte nur sagen, dass sie Kingdom Hearts. Ja, Kingdom Hearts? Genau. Hat er gerade über Kingdom Hearts gelästert, die Sau? Ich spiele gerade Kingdom Hearts 1. Im ersten Teil war es halt so, dass sie sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig Wert auf die Shooter-Elemente gelegt haben. Im zweiten Teil war es schon fast Gears of War-esque. Stellenweise. Und der dritte Teil, weiß ich jetzt nicht, das hat ja dann auch per Kinect und... Der dritte Teil hat zumindest auch einen Koop-Modus, ja. Den Galaxy of War-Modus, der aber, wenn man englischsprachigen Kollegen glauben kann, relativ öde ist. Also sie meinten, das ist halt quasi wie so ein Gears of War Horde-Modus, du musst halt Wellen von Gegnern abwehren. Und sie meinten, wenn du das Boring. Mass Effect Gameplay ohne Story spielst, wird es sehr schnell sehr langweilig, also... Kann ich mir sogar vorstellen. Also ja, das kann ich mir auch vorstellen. Inwieweit das da sinnvoll implementiert ist, muss man sehen. Also in meinem Fall, ich habe vor einem halben Jahr oder so, irgendwann im Sommer, habe ich Mass Effect 1 mal angefangen, weil es auch eins der Spiele ist, die ich noch nicht gespielt habe. Ich weiß, jetzt rasten wieder alle aus. Ah, lololol. Was bist du für ein Spielredakteur? Ja, ey. Was bin ich für eine Für Mensch. Ja, echt, ich bin... Du informierst dich immerhin weiter, um deinen Job adäquat genau. machen zu können. Genau, ich habe es angefangen. Ich, ja. fand ich werde auch erst Arzt und lese dann Bücher. Fachbücher. Ja, oder lerne meine Hände zu bedienen. Ja, ich hoffe, dass der Film erst rauskommt. Also was ich deswegen, ich kann von der zur Story von Mass Effect nicht viel sagen. Ich glaube aber, dass das bestimmt richtig geil ist, wenn jetzt der dritte Teil kommt. Also alle Leute rasten ja völlig aus und ich glaube auch zu Recht, ich will da nichts gegen sagen. Was ich prinzipiell aber richtig geil am Mass Effect finde, ob ich jetzt die Story kenne oder nicht, ist aber eben dieses System, dass du Entscheidungen triffst, die sich über mehrere Spiele dann weiterentwickeln. Ich finde, das ist doch wirklich mal, eins der ganz großen Features und Vorteile, die das Medium Videospiel gegenüber jedem anderen Buch und Film hat. Wenn ein Buch rauskommt oder ein Film, ist der einfach fertig. Da hast du als Konsument, als Rezipient, kannst dich nur noch hinsetzen und den Film dir angucken, aber du hast überhaupt keinen Einfluss mehr drauf, wie er ausgeht, wie er läuft, in welcher Geschwindigkeit was passiert. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum nicht noch mehr Leute dieses neue Modell annehmen, dem Spieler über eine längere Dauer von Spielen, über eine Trilogie oder vielleicht über 10, 20 Teile Entscheidungen an die Hand zu geben, die sich wirklich auf mehrere Teile auswirken. Also das bindet doch den Spieler so dermaßen an sein eigenes Abenteuer und an die Welt und an den Helden, den er da geschaffen hat, an die Leute, die er getroffen hat. Da tut doch jeder Verlust der Party noch mehr weh, als wenn es einfach nur so von der Story vorgegeben ist und am Ende jeder sein eigenes Abenteuer hat. Also ey, ich kann wirklich nur sagen, liebe Entwickler, lizenziert, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber lizenziert dann halt diese Technologie von EA und baut es. Wenn ich mir vorstelle, bei Assassin's Creed von 1 bis jetzt Revelations hätte ich von vornherein Entscheidungen treffen können, die sich jetzt im letzten Teil auswirken und ich vielleicht ein anderes Finale habe als du, Gregor oder Chris oder sonst wer. Ich wäre doch total geflasht. Das wäre doch mein Spiel, einfach so ein Stück weit. Das ist mein ganz eigenes Abenteuer. Da könnte doch jeder abends beim Bier seine ganz eigenen Spielgeschichten dazu erzählen. Also das rechne ich Mass Effect schon so hoch an, dass sie das so konsequent durchziehen. Und wirklich, also ich wünsche mir, dass mehr Spiele das machen. Ich will mehr Entscheidungen, ich will mehr Konsequenzen, ich will mehr Verantwortung, die der Spieler hat. Ich will auch mehr Varianz in den Spielen. Es ist ja technisch möglich, man sieht es ja an Mass Effect. Von daher, ey Leute, bitte, mach das weiter. Lern von Mass Effect, das finde ich so geil. Finde ich gerade sehr interessant, weil ich das absolut nicht so in der Richtung sehe, so wie du. Dort hinaus dieses... Kann man ja anders sehen. Nein, also was ich an der Story und daran schätze, ist eben die Charaktere, die Bindung, wie du sie mitbekommst und das, was du emotional dann mitträgst über die weiteren Spiele. Also wenn im zweiten Teil ein Charakter wieder auftaucht, der durch eine Entscheidung, die du im ersten getroffen hast, dort weiterlebt anstatt stirbt, wollen wir jetzt nicht spoilern, wer es dann da ist, dann habe ich mich auch sehr darüber gefreut, weil ich einfach emotional dran gebunden war. Diese eigentliche Entscheidungsnummer ist aber etwas, was es in Computerspielen vor 20, 25 Jahren schon gegeben hat. Da hast du dein SSI-Rollenspiel gespielt, hast deine Charaktere mit übernommen und hast deine Entscheidungen dort gemacht. Ich finde immer, bei BioWare-Spielen sind die so binär, die Entscheidungen, die du machen kannst. Mache ich jetzt ja oder nein, böse oder nicht? Im Grunde ändert es aber an der großen übergreifenden Story jetzt nichts aus. Ob ich jetzt Charakter A oder Charakter B im nächsten Spiel wieder treffe, weil ich den im ersten Spiel habe sterben lassen, finde ich fast schon, das ist so ein kleiner Touch, den das eigentliche Durchspielen dann dort hat. Aber ich habe nicht einen groß übergreifenden Einfluss auf die Story gehabt. Im ersten kannst du entscheiden, ob du eine gewisse Gruppe an Menschen dort sterben oder Personen sterben lässt oder nicht sterben lässt. Hat sich aber nicht wirklich darauf ausgewirkt, dass ich den zweiten Teil mit meinem Save dann angefangen haben. Und ich finde dieses Feature eher sekundär in der Richtung, das ist ein BioWare-Spieler, ne? Die wollen dir ein bisschen Entscheidungsfreiheit vorgaukeln, packen dich aber wieder auf den Weg dort zurück, weil die wollen ihre Geschichte noch erzählen, so wie sie erzählen wollen. Du hast nicht diese Freiheit wie in Heavy Rain, die du dann gesagt hast, dass es wirklich mal dahin gehen kann und du sagen kannst, oh, jetzt bin ich gearscht oder jetzt passiert das und das und das und das. Es wird wieder zurück in eine, brech das Brot, in eine gewisse, nein, danke. Es wird in eine gewisse Richtung dort gedrängt und ich fand das Entscheidungsfeature eher sekundär, aber ich ziehe eben die Faszination und mein Interesse und die Qualität der Story daran, dass ich mit den Charakteren so gut kann. Und ich mag die einfach, und auch wenn ich sie nicht mag, finde ich sie interessant genug, damit ich mir deren Werdegang angucken kann. Wobei dann der Shepard hauptsächlich fast schon der am wenigsten interessanteste Charakter ist. Ich habe es jetzt auf der PS3 zum zweiten Mal durchgespielt, als ich die PS3-Version bekommen habe, und habe zum Beispiel dort einen weiblichen Shepard gemacht anstatt den. Und ich finde das Spiel auf einmal sogar noch einen Tacken geiler, weil dann habe ich so meine Art einiges Star Trek Voyager, was ich gespielt mit so einer knallharten Captain Janeway, ja, also die dann alles kaputt hat. Diese kleinen Sachen finde ich dann interessant. Ich gebe zu, vielleicht ist das Potenzial dieser Entscheidungsgeschichte größer als das, was jetzt gerade draus gemacht wird, aber wie gesagt, dieses Potenzial und die Idee dahinter, die finde ich einfach total hochgradig faszinierend. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es noch weiter ausgebaut und stärker in Spielen eingesetzt wird. Also wenn ich mir... stell mal vor, wir haben vielleicht irgendwann echt Spiele, wo du im ersten Teil dich gegen gewisse Fraktionen entscheidest und das große Finale eines Spiels dann so aussieht, dass du gewisse Teile der Spielwelt nicht mehr betreten kannst, weil du irgendwie quasi deinen privaten Kleinkrieg dagegen führst, wohingegen andere sich dieser Fraktion angeschlossen haben. Also dass du wirklich eine Spielewelt und wie Leute auf dich reagieren völlig anders wahrnimmst als der nächste Spieler, der sich vielleicht einmal anders entschieden hat. Also das ist vielleicht Zukunftsmusik, und letztendlich muss ich natürlich das alles noch einer guten Story unterordnen. Das darf kein reiner Selbstzweck werden, aber prinzipiell finde ich die Idee super geil. Und dass diese Entscheidungen sehr schwarz-weiß sind, ja, ich meine, da ist schon was dran. Aber also ich fand es jetzt zum Beispiel nicht so schlimm wie in, weiß ich nicht, Infamous oder so. Okay, Infamous war schon. Da hängt so ein Schulbus voller schreiender Kinder über einem See aus Säure. Willst du sie retten oder nicht? So, Alter, das sind so die Entscheidungen. Ernsthaft? Das ja. fragt die mich jetzt, ob ich den retten will. Genau, manchmal, wo du dann denkst, ich habe zwar im besten Gewissen gehandelt, aber trotzdem das falsche Ergebnis bei rausgekommen, das hast du natürlich eher weniger bei sowas wie Infamous, was noch binärer ist in den Richtungen. Ich glaube, bei Mass Effect wird sich letzten Endes entscheiden, da würde ich Parallelen in Richtung Lost in der Richtung ziehen. Wie wird das Finale, wie wird die Story aufgelöst? Weil sie auch Shepard heißen. Ja, zum Beispiel, ja, oh Gott. Dumm. Ja, wie wird der ganze Aufbau aufgelöst? Wie wird das zu einem vernünftigen Ende gebracht werden? Ja, das kann werden? Ich dir sagen. Die stehen alle in der Kirche und gehen ins weiße Licht. Wahrscheinlich. Und treffen dort die Lost-Charaktere in der Lobby. Dann erst im eigentlichen Spiel und Film. Oh Gott, ist Shepard vielleicht der Nachfahre von Jack? Ne? Daran möchte ich gar nicht denken. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsspiele. Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass dort reinkommt. Es gibt eine Handvoll Cutscenes, aber das ist das, was du durch das Gameplay, durch die Art, wie es präsentiert wird, erzählt wird. Shadow of the Colossus, hier natürlich dieses Jahr im Remake gekommen, finde ich immer noch, egal ob in der PS2 oder in der PS3-Fassung, eins der besten Spiele, die je gemacht wurden. Ja, kann ich völlig unterschreiben. Aber ich glaube, lass da einfach den Beitrag und unsere Sendung verlinken, weil da ist alles zugesagt. Und wir kriegen noch einen Klick auf unsere Website, weil jeder von uns... Von unserer Website auf unsere Website. Ja. Jeder von uns findet das Spiel geil, so, aber wir haben auch, glaube ich, schon in 10.000 Dingen darüber erzählt. Das so. Stimmt, man kann nicht mehr, also, aber... Es ist eines der traurigsten Spiele, die ich je gespielt habe, Punkt. Und eines der berührendsten und mitreißendsten und auch intelligentesten und was am besten mit einer Narrative spielt. Und auch eines der Spiele, wo ich sagen würde, das ist eines der wenigen, auch die, also Shadow of the Colossus muss man gespielt haben. Es gibt Kunst. So ein paar Spiele... Ich glaube, Shadow of the Colossus ist tatsächlich, wenn ein Spiel beanspruchen kann, dass es Kunst ist, ist das eines dieser Spiele. Das ist halt diese alte Diskussion. Ich würde dieses Wort einfach nie in den Mund nehmen, Kunst. Ja, lassen wir es einfach. Du nimmst Kunst nicht in den Mund. Nee, nicht zu sagen haben mit Videospiele, weil dann machst du ein Fass voller Würmer auf. Ey, aber ob das jetzt Kunst ist oder nicht, aber wirklich dieses Spiel... Es ist wichtig, sagen wir so. Es ist sehr wichtig und wer sich als ernsthaften Gamer bezeichnet, der muss sich dazu eine Meinung bilden. Ja, wie wir es bei Portal gesagt haben, das ist was du mal gespielt haben solltest, durchnehmen können. Um zu sehen, was da passiert ist. Durchnehmen ist das, glaube ich, nicht so toll. Nee, ich weiß. Bei Shadow of the Colossus geht es auch viel um Isolation, Einsamkeit, da quatscht man nicht die ganze Zeit. Wenn ich mir vorstelle, dass du mich die ganze Zeit voll laberst von der Seite, während du fragst mich, ob ich Badehosen lang oder kurz dann trage. Wird auf einmal Metal Gear Solid 2 draus, dann, wie hier. Dann was trinkst du gerade? Dann brummt Siri auf einmal. Auf Platz 11, der erste Teil. Ja, was haben wir? Deus Ex PC 2000. Genau, der dritte Teil ist ja mit der Human Revolution dieses Jahr gekommen. Der erste wird unter PC-Gamern, ich habe den damals nicht gespielt, keinen PC zu der Zeit gehabt, wird auch immer relativ hoch gehalten, aber auch hier wegen sehr, sehr viel Entscheidungsfreiheit, die du hast. Ich glaube, war die Grundstory so wirklich interessant? Das war ja so Cyberpunk. Ich hab's damals gekauft. Das ist eines der Spiele, die ich mir für einen PC warte mal, ich hab die Geschichte doch damals ja, mit... Ja, ich weiß, dass die Geschichte schon... Ja, ich habe die Geschichte schon also gehört. Deswegen, ich muss ja nicht erzählen, obwohl sie gut ist, tatsächlich. Die ist gut, ja. Dankeschön. Hab's aber tatsächlich auch nach 2 Stunden ausgemacht, weil ich war auch zu jung. Ich war 15, so, hat mich nicht geflasht. Einfach nicht mein Fall. Also ich kann aber nachvollziehen, dass Leute die Geschichte interessant finden, so ja, wie Leute auch wahrscheinlich die Geschichte von Matrix interessant finden würden. Es hat sehr, sehr viele Matrix-Elemente gehabt und ich denke einfach, die doch für die damalige Zeit sehr, sehr hohe Entscheidungsfreiheit, dass du zwar eine Geschichte hast, die dort abläuft, aber wie du diesen Pfad legst in Zeiten, bevor dann eben Grand Theft Auto das Open-World-Genre revolutioniert hat mit Entscheidungsfreiheit, hat, glaube ich, die Leute richtig dann rangehen lassen. Willst du noch was sagen dazu, Wolf? Oder? Nee, ich habe es auch nie gespielt. Das Einzige, was ich aus der Reihe gespielt habe, war jetzt das letzte Human Revolution, das fand ich auch nett, aber nicht annähernd so geil, wie manche Leute geschrieben haben. Und das war nämlich auch wieder ein cooles Beispiel mit Entscheidungen und so, die man gerade am Ende treffen muss. Also, das wollen wir jetzt nicht spoilen, das ist ja noch nicht so alt, aber da fand ich das System, du musst am Ende eine sehr, sehr wichtige Entscheidung treffen und wie das rübergebracht wird, wie das dramaturgisch eingebunden wird, fand ich total schlapp und lame. Das war das beste Beispiel von verschenktem Potenzial, was Entscheidungen in Spielen angeht und Konsequenzen, die man tragen muss. Also, wer es gespielt hat, wird vielleicht wissen, was ich meine, aber mich hat das echt kalt gelassen. Fand ich sehr schade. Naja. Was haben wir da? Ach nein, was haben wir denn da? Auf Platz 10 Final Fantasy 6. Ah ja, 6 und gar nicht 7. Nicht 7. Final Fantasy 6, eines meiner Lieblingsspiele, hat eine sehr einigermaßen basic Story. Es ist Fantasy und Japaner-Rollenspiele setzen gerne immer irgendwelche Allerweltsprobleme verpackt in Fantasy-Thematik. Also wenn du zum Beispiel sowas wie die TV-Serie Battlestar Galactica, die neue, hast, die eine Parabel auf so irgendwie Ausländerverfolgung und Kriegsführung oder sowas dann dort ist. Hier ist es mehr, dass da Rassismus und Diskriminierung verpackt ist in einem Fantasy-Kontext, um Magiemonster, die aus einer anderen Dimension kommen, die versklavt wurden nur wegen ihrer Energie und so weiter und so fort. Kann ich damals auch schön reden. Es ist eine schöne und nett erzählte Geschichte. Du hast 12 Protagonisten, die jeder eine einzelne ausgearbeitete kleine Story haben, die dann auch zusammenkommen. Du hast gewisse Open-World-Elemente, du hast einen sehr, sehr guten Bösewicht, der vielleicht beste Bösewicht im Final Fantasy Kefka, heißt das, der Vasall des Königs oder sowas ist. Und ist das so ein großer Käfer, der morgens in seinem Bett erwacht? Der macht Kakao, Kefka. Da habe ich zuletzt das Interview mit Yoshinori Kitase, dem Entwickler von Final Fantasy, und der Charakter Kefka, von dem ich gerade spreche, der sieht mittlerweile in den neuen Spielen, wo er wieder gerendert wurde, aus wie ein Clown. Japaner haben es einfach drauf mit Figurendesign. Damals hat man zum Glück nicht, damals hat man nicht erkannt, wie er sah, und er war echt wirklich ein durchgeknallter Badass in der Richtung, der ist losgegangen, hat Wasser vergiftet, Kinder umgebracht, hat mitten in der Mitte des Spiels, ja, lässt er die Welt einfach untergehen. Okay, das ist aber wieder cool, gebe ich zu. Also in der Mitte des Spiels denkst du, okay, das Spiel ist jetzt gleich vorbei, die Helden stehen vor der Endgegnertruppe und du verlierst und die ganze Welt wird zerstört. Und der Rest des Spiels handelt dann damit, dass du deine Überreste und die restlichen Charaktere aufliest, um nochmal einen weiteren Versuch zu machen. Und das ist erst die Hälfte des Spiels. Also das sind narrative Sachen, die echt cool in Final Fantasy VI gemacht wurden. Ich würde es auch legitim dort reintun. Final Fantasy VII könnten viele sagen, wegen der Aeris-Geschichte und so weiter und so fort. Aber ich finde, nach VI sind die Final Fantasy-Spiele unnötig komplex geworden. Ne, dass da immer mehr absurdes Zeug rausgekommen ist, noch längere Cutscenes, noch was obendrauf. Ach, eigentlich war nicht der Bösewicht, sondern der, und dann kam dieser aus dem Weltraum. Es ist das immer passiert. Der Gehilfe vom Bösewicht. Der kleine Unscheinbare. Natürlich, es ist immer der Vasall, der eigentlich ganz da... Klar. Wenn ich ein Final Fantasy Spiel reintun würde, dann würde ich 6 reintun. Also ich bin damit d'accord. Ich finde Chrono Trigger, was relativ zeitnah rausgekommen ist, hat eine bessere Story. Das ist aber auch von Zeitreisen und Zurück in die Zukunft-Mentalität dann dort geprägt. Aber ich gehe d'accord damit. D'accordion, wie der Franzose sagt. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient lord art. Believe, the dragonborn comes. It's an end to. Ich verstehe nicht, was jetzt das auf Platz 9 hier soll, weil hatte das eine Story? Ey, also das finde ich auch sehr fragwürdig. Okay, sag es, Wolf, welches Spiel ist es? Auf Platz 9 ist The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, erzähl mal was und ich guck mal, warum der es überhaupt gewählt hat. Also wie viele, also bin ich ja jetzt gerade auch noch im Skyrim-Fieber und gerade vor dem Hintergrund von Skyrim, wenn ich jetzt auf Oblivion zurückgucke, muss ich sagen, dass es nicht sonderlich gut war. Nicht nur spielerisch, sondern ja auch die Story. Also es war natürlich wie jedes Elder Scrolls Spiel, war es ein offenes Rollenspiel. Du konntest quasi dich frei bewegen, machen, was du wolltest. Und die eigentliche Geschichte war, dass der Kaiser ist gestorben. Und du bist natürlich irgendwie der einzige Auserwählte, der ihn retten kann. Und dummerweise öffnen sich überall auf... In der Spielwelt öffnen sich überall die sogenannten Oblivion-Portale, über die du quasi in eine Art Höllendimension kommst. Du hast quasi die Aufgabe, die weitere Öffnung dieser Portale zu verhindern und dahinter zu kommen, warum die sich öffnen. Was eigentlich cool sein kann, aber zwei exorbitant große Fehler wurden gemacht. Zum einen öffnen sich immer wieder Portale, also egal wie viel du schließt, es gehen immer wieder welche auf. Sowas geht mir tierisch auf den Sack. Ich hasse das. Ich will bei einem Spiel eine fest vorgegebene Anzahl von Aufgaben haben, von Hindernissen, von Quests, von Gegnern, und ich will die schön säuberlich abhaken. Ja, sonst ist es müßig. Wozu hast du die ganze Arbeit gemacht, wenn eh alles wieder voll ist? alles. Ich eine Stunde durch so ein scheiß Oblivion-Portal, komme da raus, gerade noch so mit Mühe und Not, es geht zu und 10 Minuten später geht ein anderes irgendwo wieder auf. Da kotze ich doch. Das will ich nicht, brauche ich nicht. Ich glaube, wir können es im Detail aber nennen auslassen, eigentlich, wenn wir über scheiß, Elder Scrolls oder sowas irgendwann in der Zukunft mal... Ach ja, mal. Wir wollen ja vielleicht einen Elder Scrolls-Podcast. Also um das auf jeden Fall abzuschließen, Oblivion mag Leuten Spaß gemacht. Es war ja auch kein, objektiv gesehen, kein schlechtes Spiel, aber gerade nach Morrowind haben wir einfach was Geiles erwartet, das haben wir nicht gekriegt und Oblivion jetzt für die Story auszuzeichnen, bei aller Liebe, halte ich für ein bisschen verfehlt. Also es war typischer 0815 Fantasy-Kram. Sehr, sehr, sehr. Also das weswegen ich aufgehört habe nach 15 Stunden. Das war alles so generic Fantasy. Ich konnte nicht mehr. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht mal Skyrim hat jetzt eine sonderlich geile Story. Also das, da bist du schon mehr involviert, weil du halt das Drachenblut bist und der Einzige, der diese Drachenseelen aufnehmen kann und so. Du bist ein Ork, ich weiß, ich bin Kaiserlicher. Also da bist du schon ein bisschen noch mehr involviert, aber selbst das ist relativ konventionell und der Reiz von so Open-World-Rollenspielen der Elder Scrolls-Reihe liegt jetzt nicht in der sonderlich ausgefeilten Story. Da war die Story von Morrowind war echt noch geiler, weil du da quasi so ein wiedergeborener Gott bist und ein bisschen gegen deinen Willen nimmst du langsam diese Gottesrolle ein. Und das war weitaus besser als Oblivion und finde ich sogar ein bisschen als Skyrim. Also Oblivion, finde ich, gehört nicht in die Liste der 25 besten Stories aller Zeiten. Ja, merkwürdig, das ist wahrscheinlich sehr persönlich geprägt, schätze ich mal, einfach ja, das klar, Titel wie Oblivion, halt jede Liste so Oblivion ist. Hier drin. Das ist einer, wo ich nicht nachvollziehen kann, eben, dass er in diese unsere hoch vor allem in diese Liste dort reingehört. Und das nächste ist? Für das nächste, ich halte mich da raus von wegen Befangenheit, weil es mit meinem Kulturgut natürlich Schindluder treibt. Irgendein Spiel, wo man pleite gehen muss? Oder was meinst du mit deinem Kultur? Ja. Nein, auf der Liste... Das ist Datev-Steuererklärung. Genau, God of Bankruptcy. God of Bankruptcy, genau. God of War, Pleitos. Die Serie. God of War, die gesamte Serie. Und ich muss sagen, das kann ich irgendwie wieder nachvollziehen, weil... Das packt dich so an den Eiern. Ey, ich bin wirklich, wirklich großer God of War-Fan und alle Kritikpunkte, die man God of War gegenüber äußern kann, dass es plump gewaltgeil ist, auch genauso plump sexgeil ist in manchen Stellen. Du siehst halt immer wieder nackte Brüste, du hast einen schlechten Dreier und die ganzen Göttinnen wollen dich da in ihr Bett kriegen und du bist natürlich der super, super Stecher, der die man so richtig durchackert und das ganze Bild wackelt. Ey, stimmt. Bis der Fernseher explodiert. Bis der Fernseher quasi explodiert. Stimmt alles, aber ich finde God of War einfach, was die Inszenierung. Die Inszenierung und die Wasserdichte, sage ich mal, der Story angeht, ist God of War einfach ganz weit vorne. Also wenn man sich drauf einlässt, wenn man God of War 1 angefangen hat und da völlig weggeblasen war von diesem Hauptcharakter Kratos und wie hart der ist und wie kompromisslos, dass der wirklich, der lässt die Welt untergehen, um seine Rache zu kriegen. Dem ist einfach alles andere scheißegal. Also jeder andere Charakter, egal wie böse, egal wie badassmäßig der drauf ist, aber ist ja noch irgendwo rational begreifbar. Der ist ja irgendwo noch menschlich und jeder gut geschriebene Charakter in Anführungszeichen zeigt ja auch mal ein bisschen Schwäche oder reflektiert mal irgendwann. Und Kratos ist halt so ein dermaßen auf seine eigene Rache versonnener, fast schon autistischer Typ, dem ist wirklich alles scheißegal, der will nur seine Rache. Der bringt die gesamte Götterschaft um und kümmert sich einen Dreck um die Konsequenzen, ob die Welt untergeht, ob die Götter dann wiederum aus Rache die Welt vernichten, ob 1000 Leute dabei sterben, ist das dem alles scheißegal. Er will einfach Zeus in seinen dumpfaltigen Götterarsch treten und der zieht es durch in letzter Konsequenz. Dem ist einfach alles andere, ist dem egal. Und das finde ich, also, ja, Chris, wie du schon gesagt hast, also das Spiel, das packt dich bei den Eiern. Das hat Eier und das packt dich auch voll bei den Eiern. Das ist wirklich ein plump, gewaltgeiler Fantasy-Action-Metzel-Traum, wie man den nicht geiler inszenieren kann. Also, als ich letztes Jahr oder wann es war, in hier Kampf der Titanen war, der 3D-Film. Ja. Alter, ich bin fast eingeschlafen. Ich dachte zu jeder Sekunde, das kann doch nicht sein, dass so ein doofes, in Anführungszeichen, PS3-Spiel zu jeder Sekunde geiler ist als so ein 200-Millionen-Dollar-Film mit Sam Worthington in 3D, der mich überhaupt nicht gepackt hat. God of War macht zu jeder Sekunde richtig und so ein Film kommt da nicht mal annähernd ran. Also, ey, ich finde God of War, ich finde, das gehört wirklich in die Liste der besten Stories. Weil das ist nämlich auch, das fand ich auch sehr angenehm, das ist auch ein Teil der Faszination, dass es wirklich ganz klar aufeinander aufbaut. Also ich meine, das machen auch viele andere Spiele, aber es ist extrem cool, wenn der zweite Teil mit einer Szene anfängt, wie du zusammen mit den Titanen, mit denen du eine Allianz eingegangen bist, den Olymp hochkletterst und so hört das Spiel quasi auf und du weißt, Alter, da oben auf dem Olymp kommt zur großen finalen Schlacht, die das Schicksal der Erde entscheidet. Du mit den Titanen gegen den Götterpantheon. Und der dritte Teil macht genau da weiter. Es fängt wirklich an, wie du mit den Titanen da hochkletterst und da kommt schon direkt der erste Kampf gegen Poseidon. Also als Fan der Serie, ey, du möchtest aufstehen und jubeln. Du kriegst Gänsehaut so, ja, geil, Alter, endlich geht's weiter, du bist voll drin. Weil es ist so epochal inszeniert. Dass die ersten Sekunden bei God of War, du bist auf diesem Giganten, auf diesem Titan und die Hand des Titanen greift in den Berg, greift irgendwie dann zum Olymp und dann siehst du Poseidon neben dir auftauchen und du läufst über den Titan. Poseidon schießt alles Mögliche, was er hat. Die Wassermassen fließen dir entgegen und du musst dich dem Typen stellen und du denkst so, ich schaff das nicht und dann kriegst du es doch hin und dazu kommt dann halt noch die ganze Story mit der Familie. Das fand ich auch sehr schön, das ist lustig, weil... weil es immer wieder auch aufgegriffen wird, aber da ist es jetzt halt anders als bei Red Dead Redemption. Du wirst immer wieder daran erinnert. Das stimmt. Also, die Familie ist relativ präsent. Ja, und aber für mich generell eine der besten Spieleserien überhaupt. Ja. Eine Serie, auf die auch jeder PC-Spieler, Xbox-Spieler, Wii-Spieler neidisch schielt. Absolut, in meinen Augen. Absolut, ja. Du vielleicht nicht? Ja. Nein, ich. Also, ich dachte gerade als Wii-Spieler schielt man auf alles neidisch. Ja. Alles außer Mario Kart. Ja, das haben sie. Ich hab Mario Kart, hey Leute. Hey. Buff, blauer Panzer ins Gesicht. Genau. Und ansonsten ist es fantastische Action. Bei God of War fange ich einfach zu sehr das Schwärmen an, glaube ich. Und die Story ist für mich auch. Ich fieber halt mit. So, ich will den. Jedes Mal, wenn God of War rauskam, will ich Zeus in den Arsch treten. Ja, genau. So, ich denk mir, exakt. Jetzt bin ich fucking Kratos und jetzt passiert nichts anderes. Ich gehe nach Hause als normaler Beschäftigter fahre ich Bus, ja, hier, fahre nach Hause, bin ein netter Kerl, lege ich das Spiel rein. Nett. Und dann bin ich fucking Kratos und dann wird den Göttern in den Arsch getreten und dann kommen 18 Kilometer große Dämonen, denen reiße ich das Auge raus und dann sollen die mal gucken, wo die hinfliegen. Ja, sollen sie mal gucken, wie sie schauen. Ja. Aber das stimmt, also dadurch, dass Kratos wirklich so dermaßen konsequent abgehoben, krass blutdürstig ist, der hat ja fast kein Mitleid mehr. Er hat nichts mehr zu verlieren, das ist das Ding. Er hat nichts mehr zu verlieren. Alles, was er verlieren konnte. Er ist super pissed, er will Rache und dadurch, dass es halt so dermaßen so plump Holzhammer-mäßig auch dargestellt wird. Also ich reagiere ganz ähnlich. Ich bin sofort dieser Charakter. Also ich kann mich dagegen gar nicht mehr wehren. Ich bin jetzt gerade schon der Charakter. Ja, genau. Also ich hinterfrag gar nicht erst irgendwie, ob das jetzt alles gerechtfertigt ist. Das wird dir so dermaßen um die Ohren gehauen. Die Entwickler sagen dir von der ersten Sekunde, ey, wenn du damit ein Problem hast, wenn es zu hart ist, get the fuck out. So, ey, wenn das nicht dein Ding ist, okay, aber dann halt die Fresse, dann ist es jetzt einfach nicht dein Spiel was anderes. Und jeder andere Fan, weißt du, der ist halt, okay, ich bin jetzt motherfucking Kratos. Ich will jetzt meine Rache und ich lasse die Welt einstürzen. Hauptsache, ich kann Zeus in den Arsch treten. Also ey, mir geht's ganz genauso. Und was du gerade meintest mit der Familie, das ist jetzt natürlich emotional nicht so mitreißend wie jetzt bei Red Dead Redemption, wo das auch nochmal anders dargestellt wird. Aber ich fand zum Beispiel, Ich fand's doch schön, clever und gut gemacht im ersten. Genau, es war sehr clever. Ich kann mich erinnern, als God of War 1 rauskam, hat ein Kollege damals noch, als ich bei einer Zeitschrift gearbeitet habe, hat es getestet und saß mir die ganze Zeit gegenüber mit Kopfhörer. Ich habe auch nicht gesehen, was er gespielt hat, weil ich nur die Rückseite vom Monitor gesehen habe. Und er hat die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt und meinte, boah, Alter, ist das geil. Boah, Alter. Und weil er einen beschissenen Spielegeschmack hat, habe ich ihm natürlich nicht geglaubt, mal kurz rübergeguckt. Und ich meinte so, ach ja, Alter, komm, oh, jetzt metzelst du da rum. Und mein Kollege meinte immer nur, nee, das ist alles so geil. Allein, warum der Typ so weiße Haut hat. Die Erklärung ist so cool. Und da meinte ich so, ja, ey, lass mich raten, der ist in Wahrheit schon längst tot. Der ist so von den Toten wieder auferstanden. Und dann meinte, mein Kollege hat nur so gegrinst und meinte so, ja, wart mal ab, zock mal selbst. Und da habe ich es dann doch wirklich gespielt. Und die Erklärung, warum Kratos so weiße Haut ist ja, dass es die Asche seiner Familie ist, die er aus Versehen niedergemetzelt hat im Blutrausch. Und zur Strafe quasi ist er dazu verdammt, bis an sein Lebensende die in seine Haut eingebrannte Asche seiner toten Frau und seines toten Kindes zu tragen. Deswegen ist er so weiß und man nennt ihn Ghost of Sparta. Also allein, weißt du, das ist so ein ganz kleiner Kniff, aber das fand ich auch schon so dermaßen krass und kompromisslos. Also die Eier musst du auch echt erstmal haben, zu sagen, ja okay, Alter, du rennst jetzt mit der Asche deiner toten Familie rum. Das ist jetzt deine neue Hautfarbe. Komm damit klar. Ey, geil. Also echt, ey, ich merke es auch noch. Ich gerate hier hart ins Schwärmen. So God of War ist einfach, ach, ich liebe es. Auch Teil 3, wenn du Herkules gegenüberstehst. Ey, fantastisch. Du stehst in dieser kleinen Arena. Das ist eine Arena, ja. Ja, du stehst in der Arena und das ist dieses riesige Tor. Also, lass es vielleicht 15, 20 Meter hoch sein. Und dann kommt Herkules raus und du hörst dieses Stampfen. Und dann tritt er vor dich und er ist einfach mal anderthalb Mal so groß wie du und achtmal so breit. Ja. Und das Einzige, was du machst, ist einfach nur nach oben gucken. Und du weißt, jetzt gleich geht's so ab. Jetzt gleich geht einfach die Welt. Das ist der Kampf der Titanen. Die Welt wird. Wenn die Welt untergeht, ist es denen scheißegal, die werden kämpfen, bis einer nicht mehr da ist. Ja. Und das ist einfach geil. Man kann natürlich raten, wer nicht mehr da ist. Lass mich raten, ja. Ich sag nur, denkt in Richtung Griechenland so, das ist ungefähr unsere Kultur und 300, so ist es damals auch abgelaufen. Und heute brauchen sie unseren Euro-Rettungsschirm. Was ist aus dieser einstmals stolzen Kultur der Ass-Kicker geworden? Wir haben ja noch die Drachmen. Das ist ja alles relativ schön. Ja, und davon kann man, mit dem bewirft man Zeus. Verkauft ja. Doch die Akropolis, ihr pleite Griechen. Ich glaube, die haben wir längst verkauft. Ja, die gehört schon seit 300 Jahren nicht mehr. Wir leasen sie aber für Gäste, wenn die dann wieder reinkommen. Also echt, ey, God of War, Jungs. Echt jetzt mal. Scheiße. Auf Platz 7, oh, God of War, ja. Ein Spiel, was wir vorhin schon angedeutet haben, anscheinend ein großer BioWare-Fan hier in der Liste, Star Wars Knights of the Old Republic. Ich fand die Mass Effect-Interpretation, man kann ja sagen, Mass Effect ist ja die legitime Weiterführung von Knights of the Old Republic, wo sie eben die Lizenz nicht mehr gehabt haben, um daraus Singleplayer-Spiele zu machen. Und keine Lichtschwerter. Ich mag Star Wars, aber ich muss sagen, ich bin kein großer Star Wars-Fan. Also ich hole mir jetzt nicht alle Bücher, ich kenne die Filme natürlich in- und auswendig, ich hasse die Prequels, aber wenn ich dann jeder gesunde Mensch. Genau, aber als Sci-Fi-Fan trotzdem bin ich mit Mass Effect eher zu Hause als mit einem Knights of the Old Republic. Ich glaube da aber auch, dass hier die Charaktere mehr in den Mittelpunkt standen. Ich kann mich an viele Leute beschweren von HK-47, dem Roboter-Kompagnon, der sehr, wie jeder Roboter in einem Rollenspiel, sehr trocken geschrieben ist und Sprüche ablässt. Ein Twist soll es auf jeden Fall geben, der relativ besonders war und allem drum und dran, aber genau kann ich das jetzt natürlich nicht definieren, weil ich es nicht gespielt habe. Knights of the Old Republic. Ich habe es auch nur mal, vielleicht maximal zur Hälfte gespielt auf der Xbox. Ich fand es auch ziemlich cool. Also ich bin noch weniger Star Wars Fan als du. Wirklich, die alten Filme sind super, aber die Prequels, da ist sowas kaputt gegangen. So. Das ist in mir was kaputt broken gegangen, nachdem beyond ich das gesehen habe. Star Wars ist einfach tot. Man muss es hinnehmen langsam. Aber ich fand das Spiel echt sehr cool. Es hat so die typischen BioWare-Features gehabt. Sehr flüssig, es war alles andere als trocken, auch wenn es ein Rollenspiel war. Du hattest immer wieder zumindest die Illusion, dass du wieder Entscheidungen treffen musst, die sich dann auch auf den Spielverlauf ausgewirkt haben. Die Charaktere waren relativ nett geschrieben. Aber irgendwann habe ich dann aufgehört, ich bin nicht weitergekommen, das war mir zu groß und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit die Story da wirklich geil war. Aber ich habe es auch schon oft gehört, dass es eine sehr, sehr gute Geschichte gehabt haben soll. Von daher glaube ich, dass es nicht zu Unrecht in der Liste ist. Ich lehne mich da mal aus dem Fenster und sage, es ist so weit hoch in der Platzierung hier bei dem Menschen, weil er Star Wars-Fan ist. Vielleicht ist er auch ein kleiner Star Wars-Fan. Ich habe KOTOR durchgespielt. Du hast KOTOR Warsch durchgespielt? Ich habe KOTOR Warsch durchgespielt. KOTOR. Also, dann sag doch was. Ja, ich wollte euch. Ihr lasst mich ja kommen. Los, Chris, erhelle uns doch. Ich hasse Sci-Fi. Ich hasse Sci-Fi lieber über Star Wars. Also bei mir ist es eigentlich andersrum als bei euch. Ja, Star Wars hat nicht viel mit Sci-Fi zu tun. Das ist ja ein buntes Märchen. Ja. Und das ist Star Wars. Wenn dir die Filme gefallen, gefällt auch KOTOR. So, also von der Story her. Und hat jetzt nicht den Mega-Twist, aber es ist halt eine schöne. Ist ein Fanboyism, was da passiert. Also es ist jetzt nicht unter den Top 10. Geschichten in Videospielen. Nee. Du bist ja auch recht eingefahren, was das Universum einfach angeht. Ich glaube, viele Leute hat es dann auch gefreut. Es kam ja dann parallel zu den Prequels sozusagen raus. Ich glaube, zwischen Phantom Menace und Attack of the Clones. Und dass du dort eine Geschichte hast, die auf jeden Fall wesentlich besser als in den Filmen ist und wo die einfach gesagt haben, wie spielst du 4000 Jahre vor den Prequels? Das ist ja irgendwie so eine in den deshalb ja die ja, Knights bestimmt of the, irgendwie. Ja, 4000 Jahre früher, dementsprechend können sie machen, worauf sie Bock haben. Ich denke mal einfach, dass du dann eine vernünftige und spielbare und vor allem verständliche Star Wars Story, die über Gugu Gaga Jar Jar Binks oder so hinausgeht. Nicht so mögen Jar Jar Binks. Luki Luki Prinzessin. Shut the fuck Misa, up. Misa, haha. Misa going home. Halt's Maul. Okay, ich hoffe, ihr habt recht, ich hoffe, das ist das letzte BioWare-Spiel. Ja, ist es auch das letzte. Wir haben noch ein Valve-Spiel, aber das kommt bald. Übrigens, warum eigentlich nicht mal eine Fortsetzung von Jade Empire? Das fände ich geil. Macht mal ein neues Jade Empire und nicht schon wieder Star Wars und Hat mich nie gefesselt, muss ich sagen, aber da echt? Will ich auch nicht zu weit. Ich habe es nicht allzu lang gespielt. Das war zuletzt, wo ich exzessiv Diablo 2 gespielt habe. Deswegen war es so. Werden wir im Xbox 1 Podcast, wenn es im März soweit ist, mit 10 Jahren. Machen wir 20 Jahre Xbox, dann machen wir den in 10 Jahren. Aber jetzt kommt ein Spiel, Serien, Stückchen, was ich wirklich mag. Gregor, sag es, Sag es. Resident Evil. Resident Evil 4. Nee, es ist Resident Evil Series. Aber ja, die haben ein Bild von aber das ist ja noch schlimmer. Okay, also da ist ein Bild von Resident Evil 4. Von Resident Evil 4 und ich dachte schon, ey, geiles Spiel, Resident Evil 4, ich liebe es, aber die Story, naja. Genau, die Story ist sehr campy, würdest du heutzutage sagen, ne? So tongue-in-cheek, wirklich mit dem Augenzwinkern gemacht, finde ich lustig campy geschrieben. Mit dir. Das ist campy, tongue-in-cheek, high-end. Ja, ich weiß. Anglizismen. Cutting-edge, Anglizismen. With the sink in your face. Aber so ist das halt, wenn du unknown in L.A. bist. Es ist auch ganz schlimm, ja, hier. Paris, L.A., auf Wiedersehen. Mit einem Augenzwinkern geschrieben. Es ist falsch, ich weiß. Die Geschichte von Resident Evil ist mit einem Augenzwinkern geschrieben und ich habe mich unterhalten gefühlt dadurch, aber ist auch eher konträr. Wir machen gerade phonemisch nach, wie es aussieht, wenn jemand mit Augenzwinkern etwas schreibt. Die ganze Zeit. Ja. Kann man das lesen? Hallo, kann man das lesen? Okay. Ich muss mit euch mal Charade spielen, das wird auf jeden Fall. Oh ja, oder Activity oder so. Genau, ja, genau. Im Grunde, wenn die hier die ganze Resident Evil Series machen, die Story ist doch mittlerweile nicht mehr zu retten, glaube ich. Ne? Also jetzt mal wirklich bei aller Fanliebe, wir fanden es ja alle geil, aber schon die Story von Resident Evil 1 war noch kompletter Bullshit. Alter. Also das Wesker... Schlimmste, was es gibt. Dass Wesker da von dem Tyrant als Teil des Plans aufgespießt wird und dann später als Übermensch da wiederkommt mit übermenschlichen Fähigkeiten, das war schon im ersten Teil alles so geplant. Leute, das war kompletter Quatsch. Das ist eine einzige... Das ist so ein typisches nicht Science Fiction, sondern so Horror-Gen-Experiment, Military-B-Film-Kram. Ja, genau, B-Film drückt es sehr gut aus. Deshalb komme ich auch mit dem ersten Film einigermaßen zurecht, weil der Film ist sehr, sehr mittelmäßig, hat ein paar nette Szenen, aber ist sich bewusst einfach. Und Heike Makatsch als Zombie. Echt? Und habe ich aber erst später gemerkt, dass die als Zombie geschminkt war. Ich habe gestern herausgefunden, dass Neil Patrick Harris nicht Francis aus Malcolm mittendrin ist. Wer hat das denn hier behauptet? Ich dachte das. Du dachtest und das. Und der aus Wunderbare Jahre ist auch nicht Marilyn Manson. Aber Doogie Howser ist es. Dass er Doogie Howser war, wusste ich. Und dann dachte ich, sei er Francis und dann Barney. Aber so ist es nicht. Ich habe sehr, sehr viel bei Twitter sehr, sehr viel Zusprechung bekommen, weil die alle das sagten. Ja, okay. Und dann hast du es herausgefunden, dass es einfach gelogen war von deinem Hirn. Dass es nicht so gewesen ist. Ja, ich habe mein Gehirn eingeschaltet. What the fuck has this to do with anything? Aber als Story, also bei aller Liebe, ich bin großer Fan der Resident Evil-Spiele, aber nee. Nee. Auch bei B-Movie-Unterhaltung, die habe ich beim Vierer am ehesten von den ganzen Teilen. Aber nein. Ich finde, also wirklich, ich fand Resident Evil 5 jetzt ziemlich scheiße, aber man kann daran Spaß haben. Schlecht. Und ich glaube, das nächste wird auch gar nicht so schlecht. Das Raccoon City. Ich würde mal sagen, so 7 von 10er. Würde ich mal so bauchgefühlmäßig tippen. Würdest du jetzt mal sagen. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Revelations kommt im bald. Nächsten Jahr, glaube ich. Aber wirklich, man kann an den Spielen Spaß haben, aber das spielt doch jetzt wirklich niemand ernsthaft wegen der Story, oder? Also mir persönlich ist da auch die Chronologie völlig egal. Ich weiß überhaupt nicht mehr, in welcher Beziehung die Figuren zueinander stehen. Am Ende war das wiederum ein Plan, innerhalb eines Plans. Von Umbrella, die in Wirklichkeit eine andere Scheinfirma aufgemacht haben, die aber in Wahrheit doch wieder Umbrella sind. Also ey, ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie man das, also nur weil irgendjemand eine relativ bekloppte, dünne Story auf 15 Jahre auswälzt in verschiedenen Spielen und sich immer wieder noch beklopptere Story-Twists einfallen lässt. Ich meine, das ist ja alles lustig, man kann es ja durchaus unterhaltsam finden, aber das macht für mich jetzt keine gute Story aus. Also ich sehe da jetzt keine große Kohärenz und kann mir auch keiner erzählen, dass es von Anfang an einen Masterplan gab und die schon vor 15 Jahren wussten, wie Resident Evil heute storymäßig in welchen Bahnen sich das bewegt. Also das müssen sie mir beweisen dann. Also wenn sie mir das beweisen können, dass es so ist, Ja, genau, wenn sie jetzt ein Spiel rausbringen, dessen Story alle Resident Evil Spiele in Einklang bringt und wirklich alles erklärt von vornherein. Oder wenn sie mir Dokumente zeigen von vor 10, 12 Jahren, wo das erste rauskam. Ja, aber selbst dann schreist du doch Photoshop. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Ja, wenn sie es wirklich beweisen können. Ja. Was weiß ich. Nein, ich meine, das werden jetzt wieder viele falsch verstehen. Ich will Resident Evil gar nicht schlecht reden. Das ist wirklich super, die geile Serie. Ey, macht wirklich Spaß und wir beide sind ja große Zombie-Fans. Chris, ja. Passt alles. Aber in die 25 besten Stories würde ich jetzt die gesamte Resident Evil-Reihe, das kriegst du doch Spiele würde ich tatsächlich nur in meine Top 50 aller Zeiten legen. Also als Spiel. 4 und 1, was wir nicht nennen dürfen, habe ich recht? 4 und 1, was ich nicht nennen darf, ja. Genau. Und, das sind immer dieselben. Ja. Sie sind doch, ja, völlig. Ja. Sehr detailliert. Ja, wie bei den Star Trek-Filmen, die geraden sind alle. Als Schulterschluss auf Platz 5, aber würde ich im Gegenzug dann sagen, das ist ein Spiel, was auf jeden Fall verdient hat, dass es drin ist. Da haben Wolf und ich uns sehr, sehr ausführlich im Silent Hill Cast darüber ausgelassen. Silent Hill 2, ja, eine der besten Stories im Videospielen. Wer sich noch nicht davon hat spoilen lassen, spielt es, erlebt es. Bald kommt das HD-Remake. Genau, deswegen, eigentlich dürfen wir jetzt wirklich nicht großartig drüber reden, weil jetzt kommt es ja bald nochmal raus. Es wäre blöd, das jetzt nochmal zu spoilen. Wir sagen das dort auch nicht in der Richtung. Ey, auch hier, wie schon bei Portal, das ist ein Spiel, das sollte man mal gespielt haben. Auch wenn es jemand wie Trant ist, der dann sagt, oh, ich mag die Steuerung nicht. Ja, also in der Tat, es gibt so Bereiche, da Silent Hill 2 nicht so wahnsinnig gut gealtert. Eben zum Beispiel die Steuerung und auch die Menüführung mit der Karte. Es ist alles so ein bisschen fummelig. Mittlerweile ist es einfach ein bisschen komfortabler. Man hat sich da an höhere Standards gewöhnt. Ich glaube, ein paar Spieler haben auch ein Problem damit, dass es relativ langsam und ruhig anfängt. Also die ersten 10 Minuten zum Beispiel passiert nahezu nichts. Man rennt. Das ist jetzt wirklich kein Spoiler, aber man rennt halt durch den Nebel lange, lange, lange, bis man in Silent Hill. Ja. Sorry, erzähl weiter. Sagen wir gleich. Bis man in Silent Hill erstmal ist und da passiert wirklich lange nichts und ich glaube, viele Spieler haben damit auch ein Problem. Also es gibt immer wieder ein paar Szenen, wo relativ wenig passiert, wo man sich wirklich mehr auf die Atmosphäre einlassen muss und auf die Story. Aber ich kann ey, wirklich jedem echt nur raten, Leute. Wenn ihr Silent Hill 2 noch nicht gespielt habt, legt es mal rein, wenn es bald kommt, in einer HD-Collection-Box-Remake, bla. Macht das Licht aus, setzt Kopfhörer auf, macht das Handy aus, konzentriert euch nur auf das Spiel und lasst euch einfach mal von der Atmosphäre tragen. Oder macht das Handy ganz laut, falls jemand anruft, das ist dann auch... Genau, und klebst sie direkt ans Ohr. Ja. Mit so einem Alarmgeräusch, genau. Oder so. Das ist und auch hier wieder, genau, auch eine Parallele zu Portal. Wenn ihr es spielt... Achtet mal auf viele kleine Details. Achtet auf Hintergrundgrafiken, achtet auf das Design der Gegner. Ist extrem wichtig. Warum sehen Gegner so aus, wie sie so aussehen? Und gerade wenn es so um Bossfight-Situationen geht, um große Begegnungen innerhalb des Spiels, achtet wirklich mal auf alles. Was wird gesagt? Hört genau den Dialog zu. Achtet wirklich darauf, wo diese Kämpfe stattfinden. Das ist alles extrem wichtig. Wenn man es nicht sagen kann, das klingt so blöd, aber... Da sind wirklich sehr, sehr viele, viele Deutungen möglich und es hat sehr viele Ebenen, es muss interpretiert werden. Man muss wirklich genau hingucken. Es ist ein Spiel, das kann man nicht mal so eben nebenher spielen. Wie zum Beispiel ein Resident Evil Spiel. Also Resident Evil 4 und 5, das kannst du auch spielen, während ein Kumpel mit dir labert. Du ballerst ja die meiste Zeit nur. Dann kommt mal kurz eine Zwischensequenz, aber danach wird eh wieder geballert. Da muss man jetzt nicht komplett mit seiner geistigen Kapazität voll dabei sein. Bei Silent Hill 2 schon. Das ist so ein Ding, selbst wenn du ich habe mit dem Kumpel den zweiten Teil das erste Mal damals mit dem Kumpel gespielt und wir waren beide einfach, wir haben eher davor gesessen und drauf gestarrt, als statt, dass wir uns unterhalten haben drauf, weil das naja, Spiel so reingezogen hat. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt bei 4 sind und ja, ich Gears of War immer noch nicht gesehen habe. Ich will dir die Freude, die Vorfreude nicht nehmen. Denn der erste Platz kommt ja noch, ne? Ich weiß nicht, es tut mir echt leid, aber tatsächlich unter den Top 25 würde ich das mit dem. Du hast den dritten noch nicht gespielt? Nein, ich sag doch gar nicht. Aber als Abschluss der Serie würde ich das tatsächlich. Ich will ja nur darauf hinweisen, dass wir auf jeden Fall. Eher als einige andere Sachen darüber danach noch reden müssen, was da noch reingehört hätte. Aber sag doch erstmal, was auf Platz 4 ist. Warum hast du gerade so gelacht? Ich musste gerade so sehr lachen. Ich habe gerade Platz 4 hier angeklickt und mich lacht das Video an von Half-Life in 60 Sekunden. Was wir damals gemacht haben. Was wir damals gemacht haben, damals Simon und Jay. Und Jay hat die Animation gemacht. Mittlerweile 7-8 Millionen Hits auf YouTube. Ist da durch das ganze Netz gegangen. Und jetzt ist tatsächlich Half-Life in 60 Sekunden als verlinktes Video repräsentativ für die Half-Life-Serie, über die wir uns aber schon ausgelassen haben. Ja. Narrative durch die Ego-Perspektive, immersives Zeug und so weiter und so fort. Kann ich, glaube ich, legitim auf der Liste sehen. Ich würde es persönlich, rein persönliche Präferenz, nicht ganz so hochpacken, wie es hier ist, aber ich kann durchaus verstehen, dass es... Ja, ist aber sehr lustig, dass sie es als Top 4 betiteln und ein Video drüber stellen, das eigentlich aussagt, hey, die ganze Story ist eigentlich total 60 Sekunden zusammenfassen, ja, stimmt schon. Bla, bla, bla, Mr. Oh. Also, das ist echt ein Punkt. Mr. Freeman. Ich habe ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich Half-Life 2 in der Orange Box endlich mal gezockt habe, vielleicht, weiß ich, 4 Monate oder so. Ich weiß, ich bin in einem ganz spät dran, aber ich hole es immerhin nach. Ich hole es ja nach. Ich fand Half-Life 2 richtig geil, mich hat das total geflasht. Ich war hochbegeistert von Half-Life 2. Ich hätte nicht gedacht, wann kam Half-Life 2 raus? 2004 oder so. 4? Ja. Ey, ich meine, das ist in der Videospielbranche ist das eine Ewigkeit. Ja, und also, es hat auch eine Ewigkeit die Entwicklung gedauert. Merkst mit ja jetzt, Leaks und allem drum und dran. Bei Kanada durchgenommen, Eternal Darkness kam, glaube ich, auch 2002 oder so. Also auch in dem Zeitraum ungefähr. Und da kommen auch jetzt wieder immer Kommentare, ist so uralt, warum zockt ihr das scheiß Grafik? Also 2004, das ist ewig lang her in Videospielen. Aber jeder sollte sich tatsächlich die Orange Box kaufen. Ja, Orange Box war super, Half-Life 2 ist drin, hat sich voll gelohnt. Portal ist drin, deswegen auch. Also. Portal ist drin, genau, schon, deswegen lohnt sich. Ich finde, Half-Life ist aber ein gutes Beispiel. Ich weiß auch nicht, ob ich es so hochsetzen würde, weil ich finde, dass es die Geschichte, meinte ich auch vorhin schon, sehr, sehr geil erzählt. Aber die eigentliche Geschichte, die erzählt wird, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig weltbewegend. Also, ey, es hat eine super Atmosphäre, es hat geile Charaktere, es hat ein paar sehr, sehr erinnerungswürdige Szenen. Also das Finale von Half-Life 2 da in der Zitadelle, es war total geil. Es hat mich voll geflasht, aber die Story an sich, muss ich sagen, hat mich jetzt emotional nicht so dermaßen mitgenommen. Ich meine, die Bösen, die Combine, waren halt die Bösen und ich war einer der Guten, der gegen seinen Willen einer der Guten war. So ein bisschen der Rebell, der da so reingerutscht ist. Und das ist jetzt für mich nicht die weltbewegend innovative, geile Story, finde ich. Ich meine, das macht das Spiel nicht schlechter. Wie gesagt, das ist ein super. Half-Life 2 ist geil. Beide Teile super. Aber von der Story her würde ich da andere Spiele auch ein bisschen höher setzen. Also die Stärken von Half-Life liegen, glaube ich, jetzt nicht unbedingt in der Story selbst, sondern mehr darüber, wie es transportiert wird. Genau, es ist das, wie es erzählt, wie es transportiert wird. Das ist eben immer noch eine relativ einzigartige Art, wie es bei Half-Life gemacht wird. Ich glaube, das legitimiert dann die Einbindung des Spiels in so eine Liste. Für mein Gefühl auch nicht ganz so hoch. Auf jeden Fall rein von der Story her. Nichts gegen das Spiel selber. Genau, das muss man immer sagen. Rein von der Story her. With darkness and silence through the night. What a thrill. Platz 3 her kann man sich, glaube ich, drüber streiten. Da ist auch so viel Schwachsinn mit und Ballast mit dabei, wenn man über die eigentliche Story nachdenkt. Ein Spiel, was natürlich auch sehr, sehr viel von der Story getrieben wird, eine Serie. Metal Gear Solid ist auf Platz 3 drin. Wir haben damals mit Simon und Mark den Metal Gear Solid Podcast gemacht und haben sich einige Leute darauf beschwert, dass wir nicht minutiös wiedergegeben haben, wie die Story in jedem Titel stattfindet. Ja, wir haben aber auch keine 19 Stunden Zeit. Wir haben keine 19 Stunden Zeit und vor allem, Leute, wenn ihr Metal Gear Solid gespielt habt, sollte es euch bewusst sein, es ist überhaupt nicht wichtig, ja, weil selbst die Entwickler die Story nicht verstanden haben. Na, Metal Gear Solid 4 hat nach knapp, wann ist rausgekommen? 2008 ist es noch rausgekommen, glaube ich, Metal Gear Solid 4. Ich glaube schon, ja. Ja, 11 Jahre, also nachdem die Metal Gear Solid-Serie selbst angefangen wurde, die sich natürlich primär um Solid Snake und seine Eskapaden, seinen Werdegang, sein Abenteuer darüber besteht und die Anfänge und sowas zu Ende geführt wurde. Und Metal Gear Solid 4 hat sehr, sehr viele Antworten darauf gegeben, auf Fragen, die dann gemacht wurden. Ganz im Gegensatz zu so einem Lost, das komplett ohne Antworten dann aufgehört hat, hat Metal Gear Solid die Antworten alle gegeben. Einige Leute haben die nicht gemocht. Die Antwort, ja, es hat ein kalter Schauer wieder mit dem Rücken. Wirklich, warum sagst du es denn immer wieder? Entschuldige, ich wollte nicht über Lost reden. Ich wollte es nur in den Kontrast dort setzen. Ich mag Teile der Story von Metal Gear Solid. Da finde ich auch die Charaktere, finde ich dort interessanter als die übergreifende Story selbst, weil da sind ein paar nette Grundideen dabei, aber alles verpackt unter sehr, sehr viel Philosophie und Japano-Schwachsinn. Also und außerdem auch hier ganz kurz, ganz sofort, aber auch da kann mir keiner erzählen, dass Hideo Kojima bei Metal Gear Solid 1, wann kam es raus? 1997. Dass er da schon wusste, worauf das alles in Metal Gear Solid 4 hinausläuft. Ich glaube auch nicht. Ach komm, Gregor, das glaubt doch keiner. Nee, das behaupte ich ja auch nicht. Ich wollte schon sagen, du wolltest mir jetzt widersprechen. Das glaubt doch kein Mensch. Nein, das ist doch Quatsch. Also, der wusste doch damals gar nicht, ob der überhaupt nochmal das Budget bekommt, um die Reihe fortzusetzen. Schon vor, das wäre ein Flop gewesen und er käme vielleicht nur maximal ein Spiel nach. Und dann wollen die mir erzählen, dass er da schon wusste, wie das... Move-Prinzip ist dann. Ich glaube, dass kleine Details wahrscheinlich schon übergreifend feststanden, weil sich manche Elemente eben selbst in den ganz alten Metal Gear Teilen Anfang der 80er oder Mitte der 80er bis zum Ende der Serie durchgezogen haben, aber was die eigentlichen Werdegang der Charaktere, wie die Geschichte ausgegangen ist, wie Raiden sich entwickelt hat von einem weinerlichen Bitch zu einem Badass in Teil 4, das sind alles Entscheidungen, die kurzfristig getroffen wurden. Ich dachte wegen dem Vorschaubild, weil das Vorschaubild zeigt dort Metal Gear Solid 3, würde ich fast schon sagen, es ist die beste Story. Das ist die beste Story, die in der Metal Gear Solid Serie ist, weil die sieht man hier ganz klein. Achso, das Vorschaubild des Videos, von dem du... Achso, das Vorschaubild. Ja, das ist einfach nur Bäume. Ja, man sieht Bäume und Play-Symbole. Nein, das ist die Brücke in Russland von Metal Gear Solid 3. Okay, von hier sieht man... Go West! Metal Gear Solid 3 hat die simpelste Story fast schon. Es ist eine Agentengeschichte, die in den 60er Jahren spielt und zeigt die Anfänge. Da spielst du auch Big Boss, ne? Genau. Zeigt die, Ich hab voll die Ahnung, ey. Super gut, ne? Zeigt die Origin-Story von Big Boss und hat meiner Meinung nach die besten Charaktere, den besten Antagonisten der kompletten Serie mit The Boss und die anderen Charaktere, die du kennenlernst. Also das HD-Remake ist jetzt in den USA gekommen, kommt Anfang nächstes Jahr auch hier in Europa offiziell raus. Der 2er ist nett, sehr, sehr verwirrend, aber der 3er ist meiner Meinung nach, wenn man einen Metal Gear Solid Teil gespielt haben und vor allem, den kann man auch ruhig wegen der Story dann spielen, weil die ist reduziert in den Maßen, dass es nicht wirklich dann so extrem über die Stränge schlägt, weil es exklusive zu dem ganzen Nanomaschinen- und Weltverbesserungspaktzeug dann exklusive dazu zählt, würde ich fast schon in meine Top 25 mit reinpacken. Die Story von Metal Gear Solid 3 jedenfalls. Die anderen umso weniger. Ich finde Metal Gear Solid, also 1 quasi, da finde ich die Charaktere fantastisch. Also da würde ich sogar sagen, dass sie besser sind als die von 3. Aber das ist natürlich dann auch Geschmackssache. Mhm. Aber halt ein Psycho Mantis oder ein Ocelot. Sind ikonische Charaktere natürlich, ja, mittlerweile. Aber da weiß man halt auch mittlerweile alles. Also wenn ich jetzt von einem Kampf gegen Psycho Mantis erzähle, dann haben das schon 300 andere gemacht, ja, weil er einfach so cool war und damit so neu und frisch. Für mich ist Metal Gear Solid 1 der beste Teil. Ich würde es aber nicht aufgrund der Geschichte, sondern aufgrund der Charaktere halt reinnehmen, weil die Geschichte ist halt einfach ein Agenten. Die Geschichte ist ein Agenten-Thriller mit sehr viel Boden und Non-Twist und so. Ja, und viel Mission Impossible und viel Philosophiebücher dann konsumiert im Voraus, damit es dann zusammengefasst wird. Und ich finde den Grafikstil in Teil 1 immer noch fantastisch. Also ich fand, das sah sehr gut aus, wenn man glauben will, dass sie es nicht besser hinbekommen haben oder dass die Maschine nicht mehr hergab oder dass sie es extra gemacht haben und nicht die Maschine nicht mehr hergab. Also ich fand Flair und Atmosphäre bei Metal Gear Solid 1 auf der PS1 fand ich total geil. Ist also ich bin echt gut. Nicht der große Metal Gear Solid Fan, eigentlich gar nicht, aber Metal Gear Solid 1 fand ich richtig geil. Danach ist mir erst aufgegangen, dass mich das Spiel schon ganz schön so getrieben hat. Also wie es wird immer so getan, als war es damals mein Empfinden, was Metal Gear Solid 1 anging. Es wurde immer so getan, als hätte man wirklich freie Wahl und kann sich so aussuchen, wie man da am besten vorgeht, aber im Prinzip sagt dir Kojima und seine Designer, sagen dir immer schon sehr genau, was du jetzt als nächstes zu tun hast und wie und also da hatte ich den Eindruck, dass ich mehr nach vorne gedrängt wurde, als es mir im Spiel selbst so klar war. Deswegen bin ich jetzt auch nicht komplett bis in alle Zeit davon geflasht geblieben. Aber damals, als ich es gespielt habe, war ich in der Tat relativ geflasht. Ich fand das echt ziemlich geil. Was mich danach bei Metal Gear Solid gestört hat in der gesamten Reihe war, mir war das immer zu mechanisch. Also ich weiß, bei Snake Eater hattest du doch dieses System, dass du dich quasi mit Camouflage, Farbe und Tarnanzügen deiner Umgebung anpassen musstest. Ja, dass du einen Prozentgrad hast, wie sehr dich die Leute Und das sehen nervte mich tierisch. Also dass sowas ganz, ganz Kunst, überhaupt nicht Kunstvolles und Lebloses, wie so eine schnöde, kalte, mathematische Prozentanzeige dir sagt, ja, wie versteckt du jetzt gerade bist. Da dachte ich mir die ganze Zeit, ey, das hätte man doch wirklich schöner lösen können. Gib mir doch einen grafischen Anhaltspunkt oder zeigt, wie ich mit der Umgebung verschmelze. Aber einfach zu sagen, du bist zu 63% versteckt, das fand ich irgendwie so plump. Und mir hat da so ein bisschen so das Organische und das Natürliche innerhalb des Spiels gefehlt. Gameplay-technisch aber haben die immer ein bisschen nicht richtig den Ton getroffen. Welche Teile sind jetzt eigentlich in dem Paket drin? In dem Paket Teil 2, Teil 3 und Peace Walker in der HD-Version. Ah, genau. 2 ist Snake nicht leider. Das ist genau wie bei Silent Hill. Ja, es ist ein bisschen schade. 1 kann man im PlayStation Network runterladen, deshalb haben sie es nicht mit reingetan. Ich glaube, wenn sie die Grafik einfach, die 320x240 Grafik in HD einfach hochskaliert hätten, weil sie keinen Bock haben, das neu zu machen, und anscheinend gibt es da Probleme, das Twin Snakes Remake mit dazu zu packen, was für GameCube gegeben hat. Ich hätte mich auch gefreut, wenn das wenigstens mit dabei gewesen wäre. Das, ne? Aber die drei Teile sind vorhanden. Peace Walker endlich spielbar mit dem zweiten Analogstick, was ich doch recht positiv empfinde. Das ist aber auch mehr ein Prequel aus den 70er Jahren, die weitere Geschichte von Big Boss gezeigt werden mit Multiplayer-Kontext. Kann man gerne spielen, muss man nicht unbedingt. Von der ganzen HD Remake Collection würde ich auf jeden Fall empfehlen, wer ein Spiel sich daraus aussuchen will, soll es auf jeden Fall Metal Gear Solid 3 sein. Mit der HD-Optik und allem drum und dran, trotz der manchmal ein bisschen unglücklich umgesetzten Kampfsystem, es ist wenigstens die Subsistence-Version, wo man die richtige Kamera hat, mit Schulterblick, und dass man mit der Kamera wechseln kann und nicht diese Top-Down-Perspektive, die es komplett kaputt gemacht hat für einen Dreier. Weil ansonsten konnte man es ja früher mit dem Radar wie Pac-Man spielen, hast nur auf dem Radar geguckt und bist den Leuten ausgewichen, das ging im Dreier nicht mehr, deshalb war da die Steuerung besser, aber ich würde rein storymäßig das echt immer noch empfehlen, und wie gesagt, ich würde es legitim bei mir dort reintun, trotz des Ballers und der Verworrenheit, die später gekommen sind. Ich finde es auch gut, dass Metal Gear drin ist und nicht Splinter Cell. Das wollte ich auch noch Splinter mal kurz Cell sagen. Hat Splinter Cell Story? Ich habe sie ausgeblendet wahrscheinlich. Ja, klar. Also darauf legen sie ja quasi, versuchen sie Wert zu legen, halt mit Tochter. Ja, das war halt, ja, das war in anderen. Meine Tochter! Bei Metal Gear war es halt dieses völlig überzogene, weltumspannende, also es wurde ja immer abstruser, und also allein die Charaktere, die bei Metal Gear auftreten, irgendwelche gedankenlesenden Psychopathen, ein Typ, der irgendwie seinen Herzschlag verlangsamen kann und dadurch quasi unsterblich geworden ist. Geil. Das ist geil, aber auf so eine Art, dass man, das ist natürlich keine ernsthaft erzählte, realistische Geschichte mehr, und Splinter Cell hat jetzt mehr diesen trockenen Militärfetisch von Tom Clancy, da ist halt wirklich, du bist Teil einer Spezialeinheit, die auf der ganzen Welt operiert. Irgendwann bringen sie aus Versehen deine Tochter um, oder war es nur ein Unfall und du nimmst jetzt Rache und so. Das ist halt so mehr dieses, der amerikanische Ansatz. Ist jetzt nicht so übertrieben comichaft. Ich glaube, es ist echt Geschmackssache. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die finden Splinter Cell eben dadurch, weil es realistischer und mehr so mit beiden Beinen auf der Erde steht, interessanter finden als das Abgehobene von Metal Gear Solid. Ich glaube, man ist dann entweder in dem einen oder in dem anderen Lager, was die persönliche große Präferenz vorgeht. Ich glaube, es gibt genug Leute, die aber beide... Aber man kann ja trotzdem an beidem Spaß haben. Genau, man kann an beiden Spaß haben und würde sagen, ach, das finde ich doch einen Tacken geiler. Kurz zu Metal Gear wollte ich noch reinwerfen. Ich mag Solid Snake. Ja. Ich finde, Solid Snake ist ein... Snake! Aber alleine, dass man sieht einen sehr, sehr großen Ausschnitt aus seinem Werdegang als Person, als Charakter, und das, was mit ihm im vierten Teil dort passiert. Ich habe echt mit ihm mitgefühlt, mitgelitten, und auch emotional gegen Ende hin war das schon einiges, was trotz der 4 Stunden langen Cutscenes am Ende doch mich mitgenommen hat. Also ich fand das gut, ich mag den Kerl. Durchspielen, ins Bett wollen um 4 Uhr morgens und dann wissen, dass man erst um 9 Uhr rauskommt. Ja, Gott verdammt, ich will nur abspeichern. Ja. Nein, erstmal eine Stunde Cutscene. Nee, das war richtig lang. Es war richtig lang, ja, der Abspann dauert 90 Minuten. Ja. Ja. Also länger als ein Film. Aber man sollte auch Bescheid geben davor. Man sollte es wissen, ja. Genau, letzter Speicherpunkt vor dem Abspann. Das Ding war bei mir tatsächlich, dass es wirklich richtig spät in der Nacht war und ich musste am nächsten Tag früh raus. Und es war halt, es war so, hey, ich hätte das gerne bei vollem Bewusstsein erlebt und nicht irgendwie um 3 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens. Ne? So, oh komm, eigentlich bin ich mega müde. Das war die Zeit, wo du noch nicht um 12 Uhr zur Arbeit kommen konntest. Nee, das war die Zeit, wo ich gar nicht zur Arbeit gekommen bin. Was für ein schönes Leben. Ja. Okay. Platz 2, ich habe es vorhin kurz erwähnt, Chrono Trigger. Da sieht man, dass ein Japano-Fan da eher dran gesessen hat. Hast du das geschrieben? Nee, ich hab's nicht geschrieben. Ja, haben wir ja schon geklärt. Troy Morris. Achso, ja, Troy Mooney. Das ist so lustig. Ich habe es nicht geschrieben, aber Chrono Trigger zähle ich zu meinem persönlichen Lieblingsspiel. Ich habe es ausgegraben für die Sendung. Hat eine sehr, sehr coole Story, die angelehnt ist auf Zeitreisespielereien wie Zurück in die Zukunft mit echt gut ausgearbeiteten Charakteren, alles. Also ich bin seit Jahrzehnten fast schon geflasht vom Spiel und werde es auch für immer bleiben. Ich spiele das regelmäßig durch, mindestens bestimmt jetzt schon weit über 10, 12 Mal. Du hast es schon 12 Mal durchgespielt? 12 Mal, ja. Also das spielst du ungefähr in so 15 bis 20 Stunden durch, wenn du weißt, was es ist. Und ich habe das teilweise jährlich oder zweimal im Jahr oder sowas gespielt, mal auf dem DS zuletzt, mal hier, mal da. Also ich kenne dieses Spiel, ich liebe dieses Spiel, ich liebe die Story des Spieles. Es ist so ein vor allem nicht immer nur Weltschmerz und Emo-Scheiß, was du ja jederzeit sehr gerne in Japano-Spielen dann hast, sondern es sind einfach sympathische Charaktere, eine interessante und vor allem spannende Story, wo du nicht weißt, wo es hingeht, und hat einige der wirklich interessantesten und spaßigsten und witzigsten Sequenzen. Wenn wir hier sehen, ihr seht gerade hier das Standbild für das Video, was dort ist, man landet in der Zukunft im Spiel und muss ein F-Zero-mäßiges Rennen gegen eine Rasse von Robotern dort führen, ja, damit man weiterkommt von einer Stelle zur anderen. Es ist einfach so ein kleines Versatzstück, was du vorher nicht erwartest, und dann, wow, cool. Ne? Und das ist voll damit. Durch die Story gemacht, durch die Charaktere. Der Hauptcharakter ist stumm, aber ich habe mich trotzdem sehr gut reinversetzt in ihn gefühlt. Ist ein Spiel, was ich toll fand, und ich finde, von den Super Nintendo-Spielen ist es auch mit am besten, was die Story angeht. Jetzt kommt Platz 1, ne? Jetzt kommt Platz 1. Darüber ich hoffe, haben wir keiner von uns was zu Chrono Trigger sagen. Ich darf nicht. Ich dachte, ihr habt es nicht gespielt. Ja, ich habe damals, da war ich ja 10 ungefähr oder 12. Ich habe es ein bisschen später gespielt, als rauskam. Rauskam es 95? 95 kam es raus, ja. Ja, war ich wahrscheinlich 12, und ich habe damals extrem viele RPGs gezockt. Das war halt die große Zeit für mich auf dem Super Nintendo. Super Nintendo waren für mich eigentlich nur RPGs und Kampfspiele. Und Chrono Trigger gehört neben Secret of Mana, was mein Lieblings-RPG, das ist kein richtiges RPG, aber mein... Ja, aber ich verstehe, was du meinst. So, also gehört's definitiv zu meinen All-Time-Favorites. Ich habe es aber nicht 12-mal gespielt, ich glaube zweimal. Ich habe es einmal durchgespielt. Du bist also noch zurechnungsfähig. Ich bin noch zurechnungsfähig, ja. Ich habe es einmal gespielt, halt damals, um es durchzuspielen, und habe es, ich glaube, 2005 nochmal für PC Action durchgespielt, weil wir so eine Retrospektive geschrieben hatten zu unseren Lieblingsspielen, und hatte dadurch das quasi gewählt, weil es kam zwar für die Konsole, aber es war egal. Ja. Schön, dass da einige Remakes in der letzten Zeit noch gekommen sind, eben für DS, gerade jetzt auf PSN nochmal erhältlich, leider keine so gute Version. PlayStation 1-Fassung hatte sehr lange Ladezeiten, aber ey, ist ein Klassiker, den ich jetzt vielleicht nicht uneingeschränkt empfehlen würde, weil er einfach schon zu alt ist. Ich glaube, jemand, der jetzt im Gaming erst in den letzten Jahren dazu gekommen ist, den wirst du vielleicht nicht mehr ganz so mit 16-Bit-Grafik und Musik. Ja, vor allem mit den Spielmechaniken. Also ich glaube, das ist ein Secret of Mana zugänglicher. Ja, aber nur wenn du im Multiplayer spielst. Für alleine mit der KI ist es schrecklich. Ja, absolut. Aber da gibt es eigentlich auch ein Remake von Chrono Trigger fürs iPhone und Android? Es gibt eine iPhone-Version, die bald rauskommt, aber soweit ich gehört habe, Finger weg davon, weil die ganz, ganz schlecht umgesetzt sein soll. Ja, weil die Secret of Mana-Version ist ja tatsächlich richtig gut. Ja, von der habe ich auch Gutes gehört. Ich habe jetzt mich über die nochmal informiert, und da habe ich bisher nur Schlechtes gehört. Die ist aber noch nicht draußen. Kann sein, dass es nur eine Farbversion war, die Leute zum Spielen hat. Ich kann auch sonst die DS-Version empfehlen. Die ist auch recht gut gelungen. Der Nachfolger, wie hieß das nochmal? Chrono Cross. Chrono Cross, ja. Genau, gerade rausgekommen, PlayStation Network, US, $10. Kann man sich auch gerne geben. Chrono Trigger ist aber besser. Soundtrack by Chris Cross. Soundtrack von Yasunori Mitsuda. Play, a big data maker. Play, play. So, und jetzt hier Drumroll. Drumroll. Was ist denn auf Platz 1 in der Liste auf complex.com? Achtung. Würde ich nicht drauf wählen, ne? Legend of Zelda auf Platz 1 der Spiele mit der besten Kindheitserinnerung. Aber Ocarina of Time. Ja, das muss er dazu sagen, Gregor, Mann. Ocarina of Time. Ist es Kindheitserinnerungs-Fanboyism? Ja, ey, dass sich halt durchzieht durch die Serie. Ich sag's jetzt einfach, das ist doch reine Nostalgie. Es ist reine Nostalgie. Unabhängig davon, wie man jetzt Zelda generell findet, ob wir das heute alle noch so toll finden wie damals, aber Ocarina of Time hat nicht die beste Geschichte im Medium Videospiel. Ja, das ist Quatsch. Ever. Das hat echt wirklich nichts. Die Story ist hier auch nur. Ich glaube, man merkt der Story dort sehr an, dass die einfach Mittel zum Zweck ist. Also wahrscheinlich geschrieben, nachdem sie das Spiel so fertig haben, weil ich glaube, diese ganze Mechanik mit Zeitreisen, die natürlich dort wieder mit drin sind, man merkt, Platz 2 und Platz 1, beides Zeitreise-definierte Spiele. Beides Nintendo-Rollenspiele? Beides Nintendo-Rollenspiele, die auf Nintendo-Konsolen aus den 90ern, dann. Ich sehe eine gewisse Parallele. Hat er wohl nach 2004 aufgehört, Spiele zu spielen, der Typ. Tja. Ja, was sagen wir denn dazu? Die Zelda-Spiele haben alle immer eine Basic-Heldengeschichte, in die man sich reinversetzen kann, und Ocarina of Time ist da kein anderes Beispiel. Macht's genauso, packt dann Zeitreise-Elemente eben drauf. Finde ich, wenn man jetzt rein auf eine Geschichte geht, hätte ich sogar nicht Ocarina of Time gewählt, sondern Majora's Mask, ehrlich gesagt. Hätte ich spontan auch gedacht, weil ja. Da könnte ich fast sogar schon sagen, dass ich das legitim in meine Top 25, was die Stories angeht, mit reinnehmen kann, weil das komplett gegenüber dem typischen, also aus der typischen Fantasy-Spur rausgebrochen ist und ein sehr düsteres, melodramatisches und vor allem auch sehr teilweise depressives Spiel mit lauter Tod und Verderben und irreversiblen Sachen dann eingeführt. Tod und diese, Verderben. Ja, die permanente Bedrohung durch den Mond, der abstürzt bei Majora's Mask. Der sah übrigens fucking gruselig aus. Der war fucking gruselig. Ey, schon der Mond ist, also ich glaube, so Kinder unter einem gewissen Alter hätten Majora's Mask wirklich nicht spielen sollen, weil der Mond so gruselig ist. Also es gibt so Szenen, jeder kennt es so irgendwie. Das spricht jetzt einen gewissen Teil der Psyche an und bist traumatisiert für dein Leben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, irgendwie bei Super Shinobi, ne, was wir ausgegraben haben da im Rahmen des Specials. Der letzte Endboss, der die ganze Zeit mit seinen Haaren so rumwirbelt und immer so einen Lacher bringt, so ho, ho, ho. Da hat mein kleiner Bruder immer angefangen zu weinen, wenn er den gesehen hat, weil er voll Angst vor dem hatte. Und ich glaube, der Mond bei Majora's Mask, der hat, glaube ich, ein paar Kinder echt verstört, weil der wirklich unfassbar unheimlich aussah, wie er mit seinem irre, grinsenden, zähnefletschenden Gesichter vom Himmel stürzte. Das fand ich schon sehr, sehr unheimlich. Immer die Vorstellung, du siehst zwar, wenn du gerade ausguckst, die bunte Fantasy-Welt, aber beweg deinen Blick leicht nach oben und da ist er. Jederzeit. Das ist ein riesiger Dämonenmond. Jederzeit und blick dich an und will dich gleich vernichten in 3 Tagen. Also ich hätte, wenn dann, die Majora's Mask-Geschichte, die sich auch später, wie sie sich auflöst, finde ich auch in sehr interessante und clevere Richtung geht, eher reingenommen als die doch recht Basic-Geschichte von Ocarina of Time. Und auch nichts dagegen, ich liebe das Spiel immer noch. Ich habe auch das 3D-Remake auf dem 3DS dieses Jahr gespielt. Das ist einfach spielerisch immer noch sehr, sehr, sehr, sehr gut. Aber das ist verklärte Nostalgie, dass Ocarina of Time hier auf Platz 1 der besten Stories. Ja, ist. Also wäre er smart, hätte er geschrieben, Zelda-Serie. Ja, dann hätte man ihn weniger ankacken können. Ja, es wäre smarter, ein bisschen smarter jedenfalls. Irgendwie Nintendo hat so ein Dokument in ihrer Schublade liegen, wo die übergreifende Zelda-Story auch irgendwie sinnig drin verbaut ist. Was sie natürlich, die sagen das jedenfalls, alle Spiele passen perfekt ineinander. Ich glaube, ich habe ein Bild von diesem Dokument gesehen. Das war, glaube ich, so ein Gekritzel. Ja, hier, ein Mario Kart 7 Duftbaum. In mehreren Farben. Von ich glaube, 3 hyperaktiven Kindern irgendwie mal so zusammengescribbelt. Ich glaube, das ist die zusammenhängende Storyline also, der Zelda. Es geht um die Welt. Du nimmst den Stift mal als irgendwas, der Kreis entsteht. Wow, das macht Spaß. Ja, so ungefähr. So, wir haben die Zelda-Storyline. Nein, echt, also wirklich bei Ocarina of Time, wie gesagt, ich bin nicht so der große Zelda-Fan, habe Ocarina of Time aber auch gespielt, fand es auch echt geil. Ich fand es super auf N64. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Aber also das einzig wirklich geile, überraschende Element war doch wirklich dieses Zeitreise-Ding. Dass du von einem kleinen, jungen Pimpf Link dann irgendwie echt endlich mal zum Erwachsenen Link wirst und dann das Master-Schwert da rausziehst. Aber die eigentliche Story drumherum, die war jetzt nicht weltbewegend. Also natürlich rettest du am Ende Zelda, natürlich trittst du gegen Ganon an und besiegst ihn in einem dreiphasigen Endkampf und alles ist gut und reitest zurück in dein, wie heißt das, Harakiri-Dorf? Nein, Kurikuri, Karakuri? In das Kokiri-Dorf. Kokiri-Dorf? Du reitest anderswo hin. Woanders hin. Du reitest direkt in Majora's Mask rein. Ach so. Aber du machst aber schon einen kleinen Abstecher beim Dorf und sagst, hier, Jungs. Du machst einen Abstecher bei Zelda. Jungs, ich bin weg. Ja, du sagst einmal Tschüss und dann reitest du into the sunset, wie coolen Engländer das sagen. Ja, with the kitchen scene. Ich hätte wahrscheinlich sogar Twilight Princess eher noch gewählt. Ja, Twilight Princess? Okay, also ja, Twilight Princess war mein Lieblings-Zelda, neben dem ersten Zelda und dem Super Nintendo-Zelda. Ja. Ich würde Skyward Sword auch relativ, was die Story angeht, höher in der Reihenfolge dort reinpacken. Twilight Princess. Ich weiß, Twilight Princess, für mich wäre es so, Skyward Sword, würde ich da noch, aber nein, nicht Twilight so weit Princess. aber nicht so weit wie Majora's Mask, weil das wäre für mich eindeutig die Nummer 1. Das ist die Liste von dem... Wie, sag mit, noch mit einmal den Namen, weil du immer lachen musst darüber. Treumuni. Siehst du? Es geht nicht anders. Es wirkt immer. Der kann, oder seine Eltern haben sehr, sehr viel Humor gehabt. Das ist wie... Ja, wie ist denn, wenn er Grieche ist? Hat er das mega Problem. Dann hat er ein echtes Problem. Ja. So ein bisschen wie ungarisch Gemüse. Fötzeleck. damit wir unseren höchst interessanten, aber doch recht umfangreichen Diskurs vernünftig zu Ende bringen. Meine Fresse, ja. Also wir wollen es echt nochmal sagen. Das ist eine Liste, wie sie wahrscheinlich unendlich viel im Internet gibt und auch nur eine von vielen. Und über die kann man streiten, haben wir ja auch gemacht. Also ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, den sehr geschätzten Autor dieser Liste. Wie heißt er noch gleich? Ich spreche es nicht aus. Treumuni. Dem böse Hass Post zu schreiben, weil ich glaube... Kann man lieber an Gregor. Ich glaube, wenn jeder von uns dreien seine 25 Top-Story-Spiele zusammenschreiben würde, hätten wir auch 25 verschiedene Listen. Also da gibt es halt einfach keine definitive, klare Aussage am Ende. Aber ich muss auch sagen, so Ocarina of Time auf Platz 1 ist zumindest fragwürdig. Genau, tatsächlich, fragwürdig. Was fehlt euch denn? Also habt ihr 2-3 Titel vielleicht von jedem, die ihm fehlen? Ja, ich hätte noch ein, zwei Sachen, die ich reinwerfen kann. Wir können es ja nochmal kurz machen. Wir müssen die jetzt nicht in alle Ausführlichkeit besprechen. Welche sind denn deine? Ich hätte tatsächlich gerne, tatsächlich bei den 25 hätte ich wirklich Gears of War gerne gesehen, weil es kein Spiel schafft, Brüderlichkeit und Kameraderie so gut darzustellen, aber wirklich auch nur, wenn du, das ist wieder das Problem, das ist ein bisschen wie bei Halo, dass sich da auch viel über die Romane noch mitentwickelt. Und nicht so viel wie bei Halo, weil da hast du ja das ganze Universum, was sich irgendwie noch mit weiterentwickelt. Aber Gears of War hätte ich tatsächlich gerne gesehen, für mich persönlich. Warcraft hat für mich auch sehr, sehr coole Charaktere, auch wieder, was natürlich mit Romanen weiter unterfüttert wird, genauso wie Diablo bei Blizzard. Und ich meine, ja gut, ein Spider-Man und ein Batman und sowas nehmen wir natürlich jetzt nicht rein, weil es ja keine reinen Videospielcharaktere sind. Wenn das sowas reinkommen würde, würde ich noch Spider-Man mit reinnehmen. Aber so, also Gears hätte ich gerne auf jeden Fall gesehen und Warcraft/Diablo. Und ansonsten fällt mir jetzt gerade auch nicht so viel ein. Ja. Ey, ich bin immer versucht, noch irgendwelche Sachen, Forza 4, genau, irgendwelche Sachen zu nennen, die mich damals, als ich jünger war, sehr beeindruckt haben, aber... Ja, du weißt nicht mehr, ob es heute noch Bestand hat. Genau, man muss realistischerweise sagen, so wie bei der Liste, oftmals ist da viel Verklärung und Nostalgie dabei. Also wenn ich jetzt sagen würde, die Story von Shining Force hat mich damals aber mehr mitgerissen als... Heute ein Heavy Rain. Ja, Mag das irgendwie sein, aber aktiv gesehen wage ich zu bezweifeln, dass die meisten der Geschichten damals wirklich besser waren als das, was die Schreiber heute hinkriegen. Also, nee, wenn ich jetzt so ein bisschen Zeit hätte, würde ich bestimmt noch auf ein bisschen was kommen, aber ich fand die Liste, also Sachen, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die auf jeden Fall rein müssten. Die wären auch dabei. Das wäre Red Dead Redemption gewesen, ein Half-Life, Silent Hill 2, eben Heavy Rain wegen der emotionalen Komponente. Die sind auch alle vorgekommen und deswegen. Ja, Portal natürlich, God of War, habe ich mir alles aufgeschrieben, war alles drin. Ich glaube, ich könnte mir da jetzt noch was aus dem Hut zaubern, aber im Großen und Ganzen waren meine Lieblinge schon dabei. Ich freue mich übrigens sehr, eine der Listen, wo Bioshock nicht dabei war. Das finde ich nämlich dafür, immer was noch... Ist Bioshock dabei, ist auch ein bisschen Blender-mäßig eben. Wie, ja, also, es wird gerne hochgejubelt, weil es so doch ein bisschen was anderes versucht hat und eben viel auf einen Twist aufgebaut hat, der dann später gekommen ist. Ja, vor allem, also Bioshock, ich fand, zum einen war das Spiel, als Spiel fand ich es echt langweilig. Ich fand Bioshock 1 rein spielerisch fand ich es echt öde. Am Ende war ich wirklich gelangweilt. Und auch die Story wird immer so hochgelobt, die ist schon intelligenter als die durchschnittliche Shooter-Story. Aber im Prinzip ist die Story, die Bioshock erzählt, ist auch eine, die du in Filmen oder Büchern schon eine Million Mal gesehen hast. Also die Utopie, die dann zur Dystopie wird. Weißt du, was Leute immer an Bioshock so hochleben lassen und so loben, so diese freie Willengeschichte. Im Rahmen eines Videospiels war das relativ neu und kam überraschend, aber für sich genommen ist das eigentlich auch ein alter Hut. Also ich habe einen sehr lustigen Vergleich zu Bioshock gelesen. Irgendjemand hat mal geschrieben, Bioshock ist, als würdest du einen Schulbus in der Wüste treffen. ein Schulbus an sich ist absolut nichts sonderlich Originelles und hast du schon tausendmal gesehen, aber dass er in der Wüste vorkommt, das ist es, was es so spannend macht. So irgendwie, da ist es halt nur die unbekannte Umgebung, aber die Sache an sich ist irgendwie ein alter Hut. Und so fand ich Bioshock 1. Deswegen fand ich es überraschend und eigentlich mal ganz angenehm, dass Bioshock nicht dabei war. Eben, da muss auch noch Platz für Resident Evil geschaffen werden. Da muss der ein Spiel dann dementsprechend raus. Aber ich meine... Beyond Good and Evil, jetzt ist mir gerade was eingefallen. Beyond Good and Evil und... Es sieht ein bisschen aus wie das Cover hier, ne, wenn man so guckt. Das Cover von Beyond Good and Evil, ja, der Rest stimmt, von dem Bild. Ja, ja, wir sehen gerade was auf dem Bild. Genau, Beyond Good and Evil und Psychonauts. Das hätte ich noch reingenommen. Psychonauts hatte eine richtig geile Story. Fand ich super. Schön abgedreht. Aber Tim Schafer, der hat eben so... Ja, Tim Schafer, der hat es echt drauf. Der hat eben den Knacken. Monkey Island? Monkey Island ist Spaß, ne? Aber Monkey Island würde ich jetzt nicht sagen, dann würde ich Monkey Island 2 nehmen, wegen des Twists, den also alle Leute gehasst haben. Also ich meine jetzt vor allem die Serien und für sich, aber selbst wenn du eine Liste siehst, eine Top 15 kriegt jeder von uns zusammen und da wird sich wahrscheinlich auch 90% werden sich decken. Es kann durchaus sein. Monkey Island kann man durchaus schauen. Also ich will Adventure speziell, weil diese ja eh sehr Mansion fand ich auch eine geile Day Story. Day of the Tentacle finde ich brillant. Heute also dann, Story, Day of the Tentacle, weißt du, und dann ja. Großes Zeug heraus. Nee, in den Sachen, die ich vermisst habe auf der Liste auch weil, obwohl sie trotzdem eine sehr japanische sind. Möchte ich auch ja, kurz sagen. Ja, stimmt, Deadly Premonition. Wirklich ohne Scheiß, das hätte da eigentlich reingehört. Also in meinen Augen hat Deadly Premonition, was Charaktere und Charakterbindung angeht, in meinem Herzen auf jeden Fall unter den Top 10. Ja. Ich habe auch gehofft eigentlich, dass es kommt. Ich habe es jetzt halt bei den letzten Plätzen dann einfach vergessen, weil wir noch im Redeschwall waren. Deadly Premonition für mich in Sachen Story, in Sachen Twists, in Sachen wie wird die Geschichte erzählt, wie ist die Charakterbindung, bis zum Ende weißt du nicht, was passiert. Nee, du weißt wirklich bis zum Schluss nicht, worauf das alles hinausläuft. Du kannst da auch nicht sicher sein, ob du die Charaktere wirklich begriffen hast, ob du sie durchschaut hast, ob die alle überleben. Also, und das am Ende, nachdem alles vorbei ist, sind immer noch Fragen da, die du aber... Die dich nicht so dastehen lassen, so als wärst du dumm, sondern einfach so Interpretationsspielraum. Ja, genau. Du musst halt Hinweise entschlüsseln und musst dir dann so deinen eigenen Reim drauf machen. Also, das ist schon wahr, so bei allem Trash-Charme und spielerisch ist es jetzt auch nicht so nicht zeitgemäß. Aber wir haben es ja gemerkt, durch Knaller durchgenommen. Ich würde auch Deadly Premonition würde ich auf jeden Fall in die Liste setzen. Und ich glaube da sogar unter die zumindest unter die Top 10, ja doch. Vielleicht noch auf Platz 10 gerade noch. Aber ja, doch, Deadly Premonition, hör da rein, das stimmt. Das ist doch schon mal eine Ansage auf jeden Fall. Das ist mal eine Ansage. Ja. Zwei Sachen hätte ich hier vermisst. Einmal für mich, das brauche ich nicht weiter ausführen, Suikoden 2, Rollenspiel, Japano-Rollenspiel, mit auch primär sehr, sehr schöner Charakterisierung. Und es gibt dort auch ein paar echt Momente, die mich auch mitgenommen, selbst als 22-Jährigen, wo ich das Spiel damals gespielt habe. Will nicht sagen, ob da Tränen gekullert sind oder nicht. Aber also hast du geflennt wie ein kleines wie Mädchen. Wie ein Schlosshund habe ich geflennt. Sehr, sehr schön emotional geschrieben Charakter und einer der besten Bösewichte der Videospielgeschichte, Luca Blight. Wirklich, wenn der sich vor einer Dorfbewohnerin aufstellt und sagt, grunzt wie ein Schwein und sie das dann macht und er sie dann abschlachtet einfach, das sagt schon aus, dass er böse ist. Und dann findest du raus, warum er so böse ist. Oder dass er einen extrem seltsamen Sinn für Humor hat. Ja. Mhm. Also es sind solche Szenen, die dann weitergeführt werden. Ich will das, sonst labere ich Ewigkeiten, weil das brauchen wir jetzt auch nicht machen, aber das habe ich hier ein bisschen vermisst, das gehört zu meinen Spielen mit dabei und wir hatten Hideo Kojima zwar wegen Metal Gear Solid, aber ich würde auf jeden Fall Snatcher mit dazu packen. Oh ja. Snatcher eigentlich links und rechts und überall geklaut, Blade Runner und Terminator zusammen mit anderen Sci-Fi-Filmen zusammen mit vermengt, aber echt ein cleveres und zwar dialoglastiges, aber für Hideo Kojima-Verhältnisse schon sehr, sehr schlüssiges und simples, also simpel von der Story-Geschichte her, was dort passiert, aber mit coolen Twists und sehr, sehr coolen Auflösungen versehenes Grafik-Adventure, was ich mit Wonne damals durchgespielt habe und auch zwar nicht so oft wie Chrono Trigger durchgespielt habe, aber bestimmt schon meine 5 oder 6 Mal. Und wieder Remake. Gerne. Man braucht sogar nicht so viel machen. Es sind eh nur Standbilder. Ne? Braucht man nicht mehr. Es gibt ein Remake, das läuft gerade, naja, besser gesagt ein Prequel. Das ist ein japanisches Hörspiel, was Hideo Kojima zusammen mit Akira Yamaoka und Suda51 gemacht hat. Und das in Japan gerade läuft. S-Dedger, glaube ich, haben sie es genannt. S-Dedger? Ja, S-Dedger mit einem D anstatt einem N. Aber sag das, was du jetzt eigentlich sagen willst. Stimmt. Wie hätte ich es vergessen können? Killer 7. Ja, Killer 7 gehört auf die Liste. Ich wirklich, darüber kann ich jetzt echt nichts sagen. Ich will das irgendwie nochmal im Rahmen hier von Game One spielen. Entweder ein Knaller durchgenommen oder ich stelle es mal so vor, aber ja. das muss, ja. ich muss das mit der Welt teilen. Das ist ja, also seicht durchgenudelt. Ja, wäre noch nicht die... Seicht, genau, nach Knaller durchgenommen, jetzt seicht durchgenudelt, wo wir nur 12er-Titel spielen. Ja. Nee, aber ey, ohne Scheiß, Killer 7... Man muss die Szene gesehen hat mit dem Russisch Roulette eigentlich, das gehört dazu. Ach, überhaupt, ey, Killer 7, gut gegen böse. Ein Typ, der verschiedene Persönlichkeiten hat, die sich alle manifestieren. Die Hand Gottes, Heaven Smiles, vier verschiedene Realitätsebenen, auf denen das alles spielt. Boah, es ist... Ey, Killer 7 hat mein Mind echt gefuckt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich liebe es, Chris. Du wirst es auch lieben. Ich weiß, aber erst werde ich Heavy Rain lieben. Erst wirst du Heavy Rain lieben. Hm. Und ansonsten Minecraft? Anyone? Minecraft? Shut up. Nein. Ey, dann bleibt ihr halt bei Formel 197, mega. Oder Angry Birds? Angry Birds? Nee, aber nein, Angry Birds Rio. Ja, genau. Die Narrative gefällt mir dort besser, eindeutig. Ich glaube, wenn wir jetzt noch 2 Stunden labern würden, kämen wir jetzt auch auf ebenso viele Titel, nämlich 2. Nein, bestimmt noch 20 mindestens, aber... Kann man gerne noch TDR 2000. Ich glaube, so langsam... Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, in dem Cast zu beenden, weil wir sind... Ach, 236 Minuten, ja, Alter, du hast doch irgendwie... Wir sind jetzt gleich auf Länge einer Metal Gear Solid Cutscene ungefähr, also können wir das, glaube ich, hier dann gut beenden lassen. Rechne mal rum, das sind 4 Stunden. Nein, rechne mal nicht immer, das tut so weh. Alter Schwede, ey. Tja, und hätten wir mal 2 Stunden eher angefangen, Gregor? Ja. Wie es in meinem kleinen Notizbuch vermerkt war, wann wir heute anfangen. Dann wäre es jetzt auch nicht 23 Uhr, danke Gregor. Ja, danke du Arsch. Ich hätte, es tut mir leid. Tut dir gar nicht leid. Ja, doch. Tschüss. Wie, das war's jetzt? Ja. Terence Chill sagt Tschüss, oder was? Ja. Sagst du Tschüss? Terence Chill? Ja, Terence Chill sagt Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Wo ist denn die Maus? Ach, da. Goichizu Sudacha Act 1. Kotira wa Rusuban Denwa Service desu. Goyou no kata wa message o rokun shite kudasai. Arisu, watashi da. Renraku o kurenai ka? Sukoshi de ii kara kimi to hanashi ga shitai. Kore de owarasetaku wa nai. Matte. 一声だけでもいい。カトリーヌへ連絡してほしい。一人で君の帰りを待っている。じゃあ。伝言をお預かりしました。この伝言で。 この世界は絶望を受け入れ、人々は絶望と向き合う。 無限の闇が心を蝕み、視界を奪う。だが、我々は諦めない。絶望の先にある光を求めて、歩みを止めない。 なぜ人はそこまで強くなれるのか。小さな希望が心を温め、わずかな希望が日々の力になる。世界は変わる。私はこの言葉の意志に従って生きる。変化を受け入れる準備はできている。しかし2038年の冬はあまりに寒く、あまりに残酷だ。私の妻アリス・ギブスンは忽然と私の前から消えた。 余裕ですね、ジャン・ジャック・ギブソン。プライベートで問題が？ 聞いていたのか？ 聞きたくなくても聞こえます。通信を切るくらいの配慮はしてください。 悪趣味だ。 目の前にミニスカートの女性が歩いているのにチラ見するなと？ それは無理だ。 それと一緒です。人のプライバシーは大衆の大好物なんですよ。 一緒にするな。我々は警察官だぞ。 僕のベースは一般大衆です。 まあいい、好きにしてくれ。 そうだ、悩みがあるんでしたら相談にはいつでも乗りますよ。 遠慮するよ。 そろそろ時間です、ジャック。 ああ、すぐに終わらせる。さっさと済ませて中華街でランチだ。 最高です。 いつもの店予約しておいてくれ。 創作中華の名店トランスミッションですね。 そうだ。 ですね。何の曲です？ ゼロ年代の名曲だ。 調べてみます。ジャック、警戒のため通信を切ります。 了解だ。 ジャック、久しぶりね。 ああ、仕事が忙しくて。だがこの店のカニチャーハンの味を忘れたことはひとときもなかった。それ以上に。 それ以上に何？ 君の笑顔が恋しかった。 そうでしょ。 うん、 この笑顔はジャックのために出し惜しみしているの。そんじょそこらのお客には見せない笑顔よ。 そいつは最高だ。 でもね、刑事の言葉は信用できないわ。 残念だね。 コーヒーはサービスね。 聞こえるか？ ええ、ノイズは手打ちで消します。そのまま喋っていてください。 手打ちね、そばじゃあるまいし。 彼女は知り合い？ リサ・ニールセン、この町の売りを仕切ってる。 ええ、そんな大物が？ と言っても過去の話だ。俺が捕まえて身元の引き受けをした。彼女が更生するまで面倒を見てな。今じゃ立派な看板娘だろ。 ジャック、見直しました。 見直す？待ってくれよ、ひどい評価だな。 オッケー、ジャック、無線に問題はないようですね。電波も安定しています。世間話も全て拾えます。 了解だ。 ジャック、ちょっと待って。来ました、クリスティアン・ゲンズブールの車を確認しました。まもなくダイナーワルシアに到着。 了解だ。 降車しました。美しい車に乗っていますね、クリスティアン。 名車中の名車だ。カリスマ密売人にふさわしい一品だ。 クリスティアン、店内に入ります。 誰かにつけられては 平気だ。 俺とここで会うことは誰か知っているか。 それも平気だ。 ジャック、俺に電話をしていないか。 平気だ、何もかも。落ち着くんだクリス、何も心配ない。 そうだな、まだ興奮が収まらない。冷静になるよ。あ、コーヒー、コーヒーを飲みたい。 リサ。 ん？あ、はい。 コーヒーを一つ頼む。 かしこまりました。 話の前にすまないが、トイレに行ってもいいか。ずっと我慢して限界なんだ。 ああ、たっぷりやってくれ。 失礼する。目標と接触、銃の所持は確認した。 合図は？ 無理だ、見て判断しろ。 目印は？ 年齢は50代、トレンチコートを着ている。だが脱ぐことも想定した方がいい。下はオーダーメイドのスーツだ。一番の特徴は左手にバンデージを巻いている。 分かった。 静かに仕留めてくれ、古い知人だ。苦しませたくはない。 ああ、リクエストは聞くが期待しないでくれ。 脚本須田剛一、ジャン・ジャック・ギブスン、大塚明夫、 リサ・ニールセン、菊池由美、 クリスティアン・ゲンズブー、大塚芳忠、 リトル・ジョン、小島秀夫、 トイレの男、須田剛一。 音楽、山岡明。イラストキャラクターデザイン、吉岡聡。 演出、村田修陽。企画プロデュース、小島秀夫。 このドラマはフィクションです。登場する団体、人物、スナッチャーは実在のものと一切関係ありません。 Test, Test, minus 6, minus 12, Wolfinger. Oh, dieses Mikro ist so geil fallisch und flauschig und ich möchte es mir ganz tief in den Rachen schieben. Ja, genau, Mikro, ne?